Hallo Ricky. Hallo Chris. Chris, das Feld gehört dir. Das Feld gehört mir. Herzlich willkommen zum MMA Radio Fit Cooking. Was haben wir heute für einen Tag? Mittwoch. Donnerstag, richtig. Donnerstag, ja. Ricky, wir entwickeln uns so ein bisschen zurück, habe ich gemerkt, als ich gerade eben den Ablaufplan für die beiden Gerichte, denn wir kochen ja heute Hauptgang und Dessert. Als ich das zusammengetragen habe. I only speak in English in this episode. Why? Because I can. Ach so. Yes. Ja. Hello everyone. Für unsere österreichischen Zuhörer werde ich die deutsche Sprache weiter aufrechterhalten. Und als ich mir die ganze Geschichte hier aufgeschrieben habe, wir haben bis 12.30 Uhr Zeit, nicht wahr? Yes, that's my time limit. 12.30 p.m. Das schaffen wir locker. Obwohl, wir haben heute wieder Zwiebelwürfel mit im Programm. Dann habe ich vielleicht doch den Mund ein bisschen zu voll genommen. Holy shit. Und als ich mir das heute gerade eben angeguckt habe, was wir heute alles machen müssen, es ist wirklich puppig. Puppig, muss man wirklich sagen. Wir entwickeln uns da so ein bisschen zurück. Wir haben gestartet mit Coq au Vin und jetzt sind wir beim Gemüseauflauf gelandet. Und als Dessert gibt es einen Apfelpfannkuchen. Aber man muss dazu sagen, das ist nicht deswegen, weil ich mich so sackendoof angestellt habe, sondern weil ich heute für meine Tochter koche. Ja. Und meine Tochter liebt Gemüse und da habe ich zum Chris gesagt, Chris, irgendwas mit Gemüse und was ist da im Endeffekt näherliegend als ein Gemüseauflauf? Ja, ich habe meine reizende Kollegin gefragt, was die so für Gemüsegeschichten auf Lager hat. Der ist dann auch irgendwie spontan nur so ein Drecksgemüseburger eingefallen und da habe ich mir gedacht, da so ein paar Gemüseklumpen hobeln, ein Ei dazu knallen und das dann abbraten. Ricky, ganz im Ernst, wir sind ja Haute Cuisine, MMA Radio. Hat das was mit Schifffahrt zu tun? Ja, genau, mit Captain Morgan. Gut. Ich wollte aber von dir nochmal kurz wissen, Tatjana Ohm, bizarr oder dann doch Schem? Faktor 10. Hat die nicht dieses Spiel erfunden? Ohm 3? Nee. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wer ist das? Diese mit diesen riesigen Titten von N24. Ist das die mit den Schlauchbootlippen? Auch. Die hat alles. Die hat das Warte ganze mal, Programm. Da muss ich erstmal nachgucken. Das klingt ja fast, als ob ich mit der mal was hatte. Ganz bizarr. Ohm. Ohm. Ohm ohne kommt hier. Tatjana Ohm ohne. Das ist... Ah, okay, glaub, jetzt weiß ich, wer das ist. Okay. Hat einen leicht grantigen Blick, aber riesige Galoschen. Ah, hier sieht man die Titten, ja. Ja, stimmt, hat große Brüste, aber macht mir keine Gelüste. Holy shit, man merkt, du bist schon ein bisschen länger wach als ich heute. Ich habe heute 3 Stunden dieses WWE-Network geschaut und zwar... Was? Und zwar diese Dokumentation, die jetzt, glaube ich, täglich kommt über diese Monday Night Raw und Monday Nitro-Kriege. Großartig gemacht. Ja? Super. Ja, es ist echt phänomenal. Ich konnte nicht mehr aufhören zu gucken. Also das ist immer eigentlich nur eine Stunde und dann kommt die nächste Episode, dann wieder eine Stunde, kommt die nächste Episode und ich habe wirklich 3 Stunden straight durchgezogen. Die ersten 3 Stunden, wo sich das dann so langsam entfaltet alles, also super gemacht. Also finde ich wirklich toll. Wo auf einmal Lex Luger in dieser Mall aufkreuzt, ne? Ja, das war... Da ist mir der Schädel explodiert. Das war schon dabei und vor allem Lex Luger auch im Interview aus der heutigen Zeit dann und so. Also finde ich echt super. Macht richtig Spaß zu gucken, dieses neue Programm, was da jetzt am Dienstag wurde das, glaube ich, gestartet. Ja. Diese 100 Stunden oder was sie da erzählt haben. Okay. Monday Nitro und da gibt's jetzt halt so eine neue Episode. Monday Night Wars, genau so heißt es. Super. Da muss ich unbedingt mal reingucken, da habe ich jetzt Bock drauf. Und am Anfang des Monday Night Wars hat man ja gedacht, die WCW macht die WWE komplett platt, ne? Ey, Alter, wenn du das guckst, du wirst überrascht sein, wenn du die Ratings siehst. Also da werden die Ratings immer eingeblendet dann auch, also damit man sich so ungefähr mal vorstellen kann, wie das zur damaligen Zeit so aussah. Und da war ich schon überrascht, dass das Raw zeitweise mal unter 3.0 war und so. Mhm. Hätte ich damals eigentlich nicht gedacht. Also für mich war Wrestling damals deutlich hotter als heute. Aber das ist ja das, was ich angesprochen hatte. In gleichen Regionen. Mhm. Andererseits hätte ich gedacht, dass WCW deutlich über 3 Punkte gehabt hätte. Also, aber zu Beginn waren sie auch immer so bei 3.5, 3.6, 3.7, 3.3. Das hat mich überrascht. War sehr interessant. Ja. Ja, und ich bin ja der Meinung, würde man jetzt wieder auf Non-PG gehen, hätte man wirklich signifikant weniger Zuschauer unter 3.0. Weil jetzt hast du halt ein schlechteres Produkt als zur Attitude Era, hast aber ein größeres Einzugsgebiet. Erstens mehr Haushalte, die du abgreifen kannst, zweitens nicht mehr TV-14, so, weißt du? Ja, man könnte es vielleicht mal auf den Versuch ankommen lassen, aber es ist natürlich... Ja. Es besteht ja kein Grund zu handeln. Es gibt ja keine Konkurrenz. Also das war ja im Endeffekt damals auch der einzige Grund, dass die WWE irgendwas geändert hat, war ja die Konkurrenz seitens der WCW. Ja. Denn das konnte man auch schön sehen. Die WWE hat halt ihr Kinderprogramm durchgezogen und keiner hatte darauf mehr Bock. Und da war die WCW einfach ein bisschen cleverer und hat da, sage ich mal, das ausgenutzt, dass die Leute einfach ein bisschen erwachseneres Produkt wollten. Und diesen Druck gibt's ja jetzt nicht. Aber Ricky, wollen wir das nicht einfach heute Abend besprechen? Ja, das können wir auch heute Abend besprechen, Mäuschen. Habe ich auch gerade gemerkt. Ja. So, dann fangen wir an. Hast du schon deinen Rucksack aufgesetzt? Ich brauche keinen Rucksack mehr. Ich habe doch ein iPhone jetzt. Ach, stimmt ja. So lange ist das schon her, die letzte Ausgabe. Damals hatte ich auch schon ein iPhone bei der letzten Ausgabe. Ja, jetzt lüg nicht. Ja, das jedenfalls dachte ich das. So, hast du Stöppel drin? Nein. Ich muss mich erstmal anrufen hier via Skype. Ja, diese Skype-App ist eine, ich habe ja meine Backe zuckt jetzt so komisch. Was ist denn da los? Ja, wegen deinem Faden, vielleicht tut sich da was. Jetzt muss ich mal gucken hier, ob es jetzt zum Anruf hinzufügen. Ja. Versuche ich gerade. Ja. Oh, hier kommt schon der Anruf rein. So, jetzt pass mal auf. Also ich höre mich jetzt auf jeden Fall schon mal doppelt. Hörst du mich auch doppelt? Ich die höre auch, ja. Super. Dann mache ich mal hier diesen Einton aus. Ja. So. Mhm. Jetzt hört man mich nicht. Was ist denn jetzt? Jetzt hört man mich nur noch einfach. Man hört dich jetzt nur noch einfach. Man hört dich auch den Umständen entsprechend gut. So. Hört man mich? Kann man mich gut verstehen? Man hört dich. Pop hört dich. Gut, dann wechsle ich jetzt sozusagen die Umgebung. Ich sitze ja jetzt hier gerade in meinem Podcast-Zimmer. Da möchte ich aber nicht sitzen. Pass auf, jetzt mache ich noch einen Stunt. Jetzt drücke ich hier noch auf, also erstmal muss ich dafür sorgen, dass sich mein Rechner nicht automatisch abschaltet, fällt mir gerade ein. Und dann drücke ich hier einfach mal auf die Aus, hörst du mich noch? Ja, freilich. Immer noch? Nee. Gut. Jetzt muss ich hier bei Einstellungen, das hätte man natürlich vorbereiten können. Nein. Aber warum, ist die Frage. Warum? Warum nicht einfach die Hörer mal mitnehmen auf so ein crazy ride, wie wir sagen? Und jetzt gehe ich hier rein bei Schreibtisch und Bildschirmschoner. Da wird hier angegeben, Bildschirmschoner startet nach 30 Minuten. Das stelle ich jetzt um auf startet nie. So. Gibt's ja und dass diese iMacs alles können, das ist der Wahnsinn. Richtig. Und Monitor ausschalten machen wir auch nie. Und meinen Zeitplan braucht man auch nicht einhalten. So, gut. Wir haben ja gerade erstmal einen Cal Perenia gemacht. Ne? Ich hoffe, es ist in deinem Sinne. Ich rühre noch mal durch. Ja. Hervorragend. Ja. Geil, ne? Hervorragend. So, ich habe ja gesagt, ich habe es angekündigt, gestern Nacht auf Twitter, wenn Xabi Alonso zu den Bayern kommt, ich sauf mich weg. Wieso? Hast du davon mitbekommen? Ja, aber... Ey, das ist doch cool, Mann. Ja, du weißt, wenn er zu Stuttgart kommen würde, würdest du sagen... wenn er zu Stuttgart kommen würde, würde ich wahrscheinlich davon ausgehen, dass irgendjemand sich ein Xabi Alonso-Kostüm angezogen hat. Also... Davon gehe ich nicht aus. Ich gönne es halt diesem Verein jetzt irgendwie nicht. Kann ich nur ehrlich sein. Es ist reiner Neid. Es ist einfach nur Neid. Ich bin aber wenigstens so ehrlich und gebe das zu, dass es Neid ist. Alle anderen versuchen ja immer so schadenfeindlich, so heimlich irgendwie einen Grund vorzuschieben. Obwohl es gar keinen gibt. Weißt du, alle tun doch immer so, ja, aber die kaufen die ganze Liga leer. Nee, ich bin ganz ehrlich, ich bin einfach nur neidisch. Ja, okay. Haben wir das? Und der Luis Gustavo soll dafür als Ersatz zu Real Madrid wechseln. Die haben doch einen Kroos. So sieht es nämlich aus. Die haben Kroos, die haben da auch immer noch Iarramendi, der immer noch ein Mordspotenzial hat. Lass uns aber mal kochen. Moment, ich muss mich jetzt ja erstmal präparieren. Das ist auch alles. So, jetzt bin ich hier noch im Chat, als Ricky kocht. Alles da. So, die Küche ist da und die Zutaten auch. Schön, ich habe das Dessert noch nicht aufgeschrieben. Deswegen fangen wir mal mit dem Hauptgang an. Oh genau, das ist ganz wichtig, Chris. Du musst natürlich wieder eine Inhaltsangabe für alle, die sich diesen Podcast nachträglich anhören und das dann nachkaufen wollen, musst du noch eine Inhaltsangabe verfassen. Ich habe dafür gesorgt, dass meine Küche jetzt im Endeffekt picobello ist und hier hängt nur noch so ein bisschen Rest-Bolognese im Abfluss, aber mein Gott. So, jetzt können wir. Bolognese. Oh, jetzt so können wir. Durch. Ricky, erste Frage. Es wird unheimlich spannend jetzt werden alles. Es wird wirklich, also wir haben gesagt, Gemüseauflauf machen wir ganz einfach. Es gibt ja, BÄM! Da kam sie gerade rein! Xabi Alonso! Xabi Alonso! Du musst doch gar nicht mal ein Lied kriegen, habe ich ja bei Thiago auch gemacht. Ist das geil, Alter! Oh. Diese Bundesliga! Alle haben gedacht, die ganzen Weltmeister, das schaffen die Bayern nicht. Und jetzt kommt auch noch der Xabi Alonso. Pacho, live on air, Xabi Alonso, drafting to the Bayern. Ist das geil. Aber gut, in Stuttgart, denke ich mal, stößt man da auf das ein oder andere taube Ohr. Machen wir mal weiter. Frohen Mutes und guter Laune und mit Xabi Alonso im Herzen kochen wir jetzt. Ricky, wir fangen mit dem Gemüseauflauf an. Hallo, hörst du mich? Ricky, das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist er eingeschlafen. Oder das Handy weggeschmissen. Ich stehe direkt neben dem Repeater. Und dann muss es ja eigentlich an dir liegen, oder? Das Problem. Ich hatte kein Problem. Hier war nichts bei mir angefunkt. Okay. Okay, versuchen wir es einfach mal weiter. Jetzt geht's auch. Vielleicht ist es auch so ein automatischer Schutz, dass sobald Xabi Alonso Bayern-Fans gibt, die sich über irgendwas, ja, dass sich mein Handy abschaltet. Oder so, Chris, wie müssen wir jetzt vorgehen hier, damit man ein ordentliches Gericht kreiert? Wir setzen jetzt erstmal Nudelwasser auf, denn wir machen einen Gemüseauflauf mit Nudeln. Wir machen übrigens, ihn also. Diese gekörnte Bouillon, die du wolltest. Brühe, ja. Brühe oder was das war. Ja. Gibt's nicht. Ihr habt nur normale Gemüsebouillon gefunden. Diese schlotzige in diesem Päckchen? So ein Würfel halt. Ach so. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst dieses Pulver. Ja, nennt sich gekörnte Gemüsebrühe. Ja, das steht aber so nicht auf dem Schild. Da würde ich aber fast Geld drauf wetten, dass das so drauf steht. Nein, ich kenne mich da viel besser aus. So, jetzt weiter. Was muss ich jetzt machen? Nudelwasser aufsetzen. Lass mich raten, dazu empfiehlst du einen Topf? Ja, einen Topf parat zu haben. Einen großen Topf. Du hast ja mal gesagt, es muss nicht so ein großer Topf sein bei Nudeln, denn es braucht ja sonst auch ein bisschen länger, bis das Wasser kocht. Also eher ein kleiner Topf oder jetzt eher ein großer Topf? Es kommt ja auch die Wassermenge drauf an. Wir brauchen ja nicht so viel Nudeln. Wir brauchen höchstens 2 Handvoll. Dann kann ich ja einen kleinen Topf nehmen. Da bin ich jetzt, sag ich mal, bin ich soweit mittlerweile. Da habe ich natürlich auch genügend Kochausgaben mitgemacht, dass ich dann einfach einen kleineren Topf nehme. In dem Fall wieder den hervorragenden WMF-Induktionsherd geeigneten Topf. Und jetzt mache ich ja einfach mal den Wasserhahn an. Da bin ich einfach, da immer bin ich gleich so frei. Warmes Wasser, ne? Da lasse ich laufen. Warmes Wasser läuft es und der Hahn, der, das ist ein Hahn. Der kräht. Da kann man sagen, warte mal. Wenn ich das hier so sehe, ist er ein bisschen kalkbehaftet, der Hahn, unterm Ärschel, unterm Schwänzel, ist er kalkbehaftet. Ja, man soll so, muss ja, man da jetzt man, Wasser reinmachen in den Topf, oder was? Hast du Wasser reingemacht, ne? Ja, und Salz, oder was? Salz auch, ja. Eine gute Handvoll, oder was? Mm. Das ist hier die Frage, die viele stellen bei Nudeln. Ein Esslöffel. Viel oder einen Esslöffel. Dann nehme ich das Jodsalz. Dann nehme ich nicht Jamie Oliver. Nein. Ja, ich bin ja mittlerweile so sehr also in dieser Welt des Kochens verfangen, dass ich eigentlich nur noch Qualitätsprodukte nehme. Ja, richtig. Aber ihr habt noch Jodsalz. Ein Esslöffel, liebe Leute, das ist der große Löffel. Ja. Ein gehäufter Esslöffel. Sag mal, diese süddeutsche.de-Seite, die geht mir tierisch auf in Nüsse. Und da ist natürlich euer Geschick gefragt. Man kann so einen Esslöffel bis ins Unermessliche häufen, aber man muss natürlich auch ein paar Skills mitbringen. Ich jetzt zum Beispiel habe es bis zur Dunstabzugshaube hochgeschafft und ja, jetzt mache ich mal Feuer frei hier, oder? Machen wir Feuer frei, Rinder und volle Pulle an. Gasherd wird angemacht. Ich habe mir jetzt einen Gasherd übrigens gekauft. Das, ja. extra für die heutige Ausgabe. Ja. Die bringe ich morgen wieder zurück zum Mediamarkt. So, mhm. Chris, das Wasser ist aufgesetzt. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Du hast ja, eigentlich wollten wir ja Kaisergemüse kaufen. Ja, ja. Haben wir aber nicht aufgeschrieben. Da hat die Melli was anderes geholt. Kann man nicht wissen. Shit happens. Jetzt naja, mal Moment mal. Das muss man hier auch nochmal sagen. Das müssen wir dann auch beim Rezept richtig schreiben. Denn wenn da halt steht Tiefkühlgemüse und man nicht explizit von diesem Kaisergemüse spricht. Ist richtig, mein Fehler, ja. Nee, das ist gar nicht dein Fehler. Ich hab's ja gewusst. Also ich hätte es ihr ja sagen können. Ich habe halt einfach nicht dran gedacht, so wie du wahrscheinlich auch, als du es aufgeschrieben hast. Ja. Aber für alle, die das jetzt hören, ihr könnt jetzt Pause machen und einfach nochmal kurz in den Supermarkt rennen und euch ein Kaisergemüse holen. So. Ja, stimmt, also war doch komplett dein Fehler. Meiner war es nicht, ja. Ja, meiner war es aber auch nicht. Mellies Schuld. Ja. So, weiter. mach mal auf da, die Box. Warte, ich muss hier erstmal im Chat schreiben, denn es hat sich ein ganz, ganz seltener Gast hinzugesellt. Oh, dann muss ich mal Darren gucken. Young. Hallo, Darren Young. Darren Young, wo habe ich denn meinen Chat? Hier. So, jetzt muss ich hier also rein in meine Tiefkühltruhe und habe hier... Mal ganz im Ernst, das muss ich mal kurz fragen. Was macht denn... Ach, Ferien sind ja noch, ne? Ja, deswegen kann ich ja auch kochen. Bin ja kurz jetzt vor... Nächstes Jahr geht's ja los mit dem Abi. Semesterferien, Also nur für die Mädels, die zuhören, klar, ich bin noch unter 20. Sieht man mir aber auch an. Ja, der Feller ist auch wieder mit dabei. Letztes Mal war der Buttermann auch noch mit dabei. Der hat uns ein paar gute Tipps gegeben. Ging mir aber auch tierisch auf den Sack, muss ich sagen. Denn ich weiß natürlich mehr als er im Kochen. Aber ich glaube, der Buttermann hat einen Job gefunden mittlerweile. Also von daher. So, ich habe jetzt die Erbsen und Karotten rausgeholt. Vogel meinst du jetzt, wo wir wieder fünfstellige Hörer haben, können wir wieder, wieder den einen oder anderen aussieben. Aber wo fünfsternige Hörer, iTunes, Non-PG, der Feed ist verfügbar, genauso wie Hashtag, also es sind separate Feeds. Und Chris, das ist gleich eine Frage am Rande, die ich stellen muss, hier während dieser Sendung. Ja. Meinst du, für unsere MMA-UFC-Fans wäre es ratsam, noch einen Feed aufzusetzen, wo es nur UFC-Podcasts von uns gibt? Nein. Ja, ich würde schon sagen, weil es gibt bestimmt den einen oder anderen MMA-Fan, der nichts von der WWE wissen will. Ja, dann muss er die Folgen nicht runterladen. Aber ich finde gerade unsere neu gewonnenen, wiedergewonnenen WWE-Fans, die muss man ein bisschen pudern. Da muss man mal an den Arsch gehen und ein bisschen Puder ranblasen. Okay, und also sagen, ihr bekommt einen eigenen Feed. Denn diese Wrestling-Fans, die sind wirklich phänomenal. Das muss ich nochmal sagen. Ja, das ist awesome. So, also, Everything is awesome! Erbsen, Karotten? Sind da, los. Sind die gefroren so ein bisschen oder sind die schon angetaut? Gefroren. Dann mach dir mal ein Sieb. In Sieb? Ja. Da habe ich hier so ein grünes Sieb. Na, das eigentlich nicht. Das ist wirklich ein grünes Sieb, das wäre eine Katastrophe, weil findest ja die Erbsen nicht mehr. Du weißt ja, dass ich da in der Hinsicht bin ich einfach ein Rebell. Oh nein, was denn jetzt? Hier ist eine Schere drin, die ist komplett voll mit alten Tomatenmark. Wer hat denn die da reingelegt? Frau war's. Es war die Frau. Boah, die rotte ich aus, alle. So. Es ist ein unerwarteter Transferkracher. Der FC Bayern bestätigt die bevorstehende Verpflichtung von Xabi Alonso. Bam! Ja, ich warte mal ab, bis der den Medizintest besteht. Ja, der alte Mann. Ja. Kommt, der ist 32. Der ist 32. Wirklich kein alter Mann dann. Der ist 32, den schafft der noch. Hab ich im Sieb. Und du hattest noch ein anderes Gemüse, was war denn das? Cauliflower Ears? Broccoli war das. Cauliflower Ears. So, das auch da rein, da brauche ich aber noch mal ein zweites Sieb. Ja, ey, du machst es auch mal rein. Mach mal ein zweites Sieb, genau. Nicht, dass sie sich gegenseitig kühlen. Und vor allem nicht, dass die sich irgendwie vermehren. Und dann hast du dann eine ganz komische Kreuzung. Oh, der Broccoli. Alter, ein Blumenkohl mit einer Möhre zu kreuzen, das macht keinen Sinn. Warum nicht? Schau mal vor, du hast so einen Blumenkohl, da gucken so ganz viele Möhrenspitzen raus. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich mir schon. Übrigens habe ich gestern eigentlich vorgehabt, die NHL-Demo zu zocken auf der PS4. Du hast es schon gemacht? Ich habe noch nicht gezockt. Da hast du mein Feed falsch gelesen bei der PlayStation. Was für ein Feed? Da habe ich gar nicht. Ich muss immer noch sagen, es geht mir ganz schwer, von den Lippen PlayStation zu sagen. Ganz schwer. Ja, mir geht's dann ganz schwer von den Lippen, wenn ich zum Beispiel den Controller von der Xbox sehe. Der macht mich immer noch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber Ich finde jetzt, also wenn ich Geld hätte, wenn ich wirklich viel Geld jetzt hätte, würde ich meine PlayStation jetzt verkaufen und mir die weiße holen. Die finde ich schon schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich schön. Gut, also so, Brokkoli und der restliche Käse hier ist im Sieb. Und ja, jetzt liegt es wieder an dir, mir zu sagen, was ich jetzt machen soll. Jetzt liegt es an mir. Ich habe gerade eine kleine Planänderung gemacht. Wir lassen das da mal in Ruhe sich auftauen und machen das einfach gefroren in die Auflaufform. Da müssen wir dann mal gucken. Die lassen dann natürlich Wasser. Das ist das große Problem, dass dann diese Cremigkeit, diese Schlotzigkeit dann in dem Auflauf ein bisschen verloren geht. Aber wir machen das jetzt einfach mal so. Okay, das Nudelwasser, das arbeitet, ne? Ja, es fängt schon langsam an, also zu dampfen auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in den nächsten 1 bis 2 Stunden auch beginnt zu kommen. Okay, und jetzt kommt das, wovor ich ein bisschen Magenschmerzen habe. Zwiebeln schneiden? Ja. Ach du Scheiße. Der Feller schreibt, ob er weniger als groß verdient. Du meinst, ob er weniger als groß verdient bei den Bayern oder bei Real Madrid? Das kann ich beantworten. Mr. Feller, ich verdiene weniger als groß, aber nicht viel weniger. Also er wird definitiv mehr verdienen bei Bayern München als Toni Kroos bei den Bayern. Kann man jetzt mal sagen, was ich jetzt machen soll? Die Zwiebel würfeln. Muss ich... Okay. Oh Gott, Zwiebelwürfeln. Jetzt brauche ich erstmal wieder so ein Brett. Übrigens habe ich keine Holzbretter mehr, die sind mir zerbrochen. Das weil du die in die Spülmaschine getan hast? Ja, aber da muss man auch mal den Weg gehen. Ja, aber du kannst Holzbretter nicht in die Spülmaschine tun. Ja, man kann schon. Aber ja, das Ergebnis ist dann halt nicht so prickelnd. Ja, man weiß es natürlich noch nicht. Ich habe da. So, Chris, wie viel brauche ich von diesem? Jetzt nochmal anleiten hier. Eine Zwiebel. Du musst immer davon ausgehen, es hört sich nicht jeder alle Folgen an. Also erkläre bitte, wie man eine Zwiebel ordentlich würfelt. So. Du hast ja 2 Seiten einer Zwiebel, ne? Also schneide ich die erstmal in der Mitte durch. Nein, erstmal pelzt du sie. Okay. Und du hast ja hinten dieses, wo dieses Gestrüpp rausguckt. Ja. Da schneidest du nur ganz leicht ab, nicht zu viel. Da fängt schon wieder an. Ist mir zu ungenau, diese Angabe. Damit kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen. Wie ganz leicht? Dieses Gestrüpp hinten, diese Seite, wo das Gestrüpp rausguckt, das hält die Zwiebel zusammen und wir wollen, dass die Zwiebel zusammengehalten wird. Also du meinst nicht das oben, sondern das unten. Ja. So, aber wenn ich die jetzt pelle, ja. Das mache ich ohne irgendwo einzuschneiden, oder was? Ja, das machst du ohne irgendwo einzuschneiden. Und die andere Seite, wo der Zipfel rausguckt, da kannst du ruhig abschneiden. Also kann nicht ich zu viel. Kann ich doch jetzt schon abschneiden, oder? Ja, schneid mal ab. Die Frage ist, ob man den Jungkurs nicht dasselbe hätte sollen, was er wollte, anstatt einen alten Mann zu holen. Feller, du musst ja auch mal grundsätzlich gucken. Optisch ist ja auch so ein Xabi Alonso ein Hingucker. Toni Kroos, er sieht immer ein bisschen deppert aus und bei den Bayern guckt man auch stark nach dem Optischen. Das Punkt 1, wie Matthias Sammer sagen würde, Punkt 2, hast du völlig recht. Ja, Toni Kroos wollte so viel, weil er ja denselben Berater hat wie Mario Götze, wie Didi Hallervorn auch. Und er hat denselben Berater wie Mario Götze und er wollte halt so viel verdienen wie Mario Götze. So, er ist älter als Mario Götze, das ist der erste Punkt, was dagegen spricht, dass er so viel verdient. Mit Sicherheit, Stand jetzt, ist Toni Kroos der wichtigere Spieler gewesen als Mario Götze. Aber das Potenzial und der Werbedrawn von Mario Götze, da muss man ganz ehrlich sagen, der verdient da, weiß gar nicht, 9 Millionen oder 9,5 Millionen verdiente er bei den Bayern. So viel hätte ich ihm Toni Kroos nicht gegeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Zwiebel ist die schwerst zu schälende Zwiebel, die ich je zwischen meinen Händen halten durfte. Und es sieht ja immer noch stark danach aus, dass dieser Long-Term-Plan darin gipfelt, dass man nächstes Jahr Mirko Reus holt. Und Chef. Mirko Reus holt und es sieht wirklich stark danach aus. Und ey, so ein Xabi Alonso da jetzt nochmal zu holen. Eventuell habe ich gehört, dass... Der ausgeliehen wird nach Stuttgart? Dass Thiago auf eine Art 8 gezogen wird. Man spricht, der eine oder andere, Hashtag Kaiser, Grantler oder Minka-Block, spekulieren sogar davon, dass er sogar auf der 10 spielen könnte. Aber da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen, da haben wir genug Spieler. Mario Götze auf der 10 wäre ganz cool und auf den Flügeln sind wir ja sowieso gut besetzt. Aber ja, also ich rechne immer noch stark damit, dass Mirko Reus, in Klammern, ich weiß, dass er Marco heißt, aber noch ist er Borussia Dortmund-Talent, deswegen... sage ich Mirko, dass der nächstes Jahr zu den Bayern kommt. Der dann höchstwahrscheinlich links spielen könnte, der kann ja auch die 10 spielen und der wird dann mit Sicherheit mit Mario Götze dann irgendwie so ein bisschen im Wechsel spielen. Also das ist ganz cool. Ricky, kommst du denn voran? Nö, ich warte einfach, bis du mir wieder sagst, was Sache ist. Ich kann noch erzählen, dass Kurani nicht nach Stuttgart wechseln wird. Das ist noch eine Information, die man vielleicht auch, weil der Chris trumpft ja wirklich auch, er ist ja im Endeffekt ist er ein Schachspieler, ein fußballerischer Schachspieler. Aber ich habe natürlich auch Informationen, Kurani kommt nicht nach Stuttgart und der VfB wurde, also Spieler des VfBs wurden auch bei dieser Ice Bucket Challenge nominiert. Das sind die News, die man hier in Stuttgart diskutiert. Ja. Wie alt ist denn Kevin Kurani eigentlich? Inzwischen 32. 22 ist er doch, oder gefühlt? 32. Ja, ich glaube, in Russland gab es das ein oder andere Präparat, dass er sich wieder wie 22 fühlt. Aber ach so, das wollte ich auch noch sagen. Ricky? So, das Wasser kocht. Das Wasser kocht, dann die Nudeln rein. Hast du denn noch ein Sieb, weil du ja zwei Siebe verknallt hast? Nein, habe ich nicht. Okay. Wie viele Nudeln müssen da jetzt machst rein? Du zwei Handvoll. Also sind das, also ist eine Handvoll einmal reingreifen, ja? Einmal reingreifen. Aber nicht so. Die Hand zu einer Faust machen, dass du noch sechs Nudeln aus deinen Handfingern rausgucken, sondern schon. Ah! Jetzt habe ich ins brennende Wasser gefasst, weil ich natürlich so blöd war. Oh, ich bin. Hashtag das, brennendes Wasser. Ja, wieso? Das gab's doch schon mal im Fernsehen. Was sollten die auch mit Kurani? Die Frage. Stimmt. Nee, die ist berechtigt. Weil was für so ein klasse Verein mit so einem Pfeifenmann ist. Pfeifenreiniger. So, also pass auf, ich habe jetzt mal vier Hände reingemacht, weil ich ja. Ich war mir einfach unsicher. So. Okay. Das ist wirklich nicht viel, war zwei Hände voll, weißt du? Ja. Gut. Ja. Jetzt habe ich die Zwiebel so weit geschält. Was muss ich jetzt machen? Halbieren. Der Länge nach. Also dass du hinten das die Ende. Die Nudeln, die ich jetzt reingetan hast, das hast du im Blick, wann ich die raustun muss, ja? Ja. Habe ich natürlich im habe ich alles. Ich zähle jetzt innerlich die Minuten. Ich mache ja mal schon das Gebläse an. Ja, und so. Rühren die Nudeln. Denn nicht, dass sie jetzt am Boden festkleben am Anfang. Das machen wir nämlich ganz gerne. Nö, die nicht. Es sind so wenig Nudeln. Ich hoffe, das reicht. Dann mach doch noch mehr. Dann ist halt das Mädchen noch ein paar Nudeln nehmen. So, habe ich meine halbe Tüte reingemacht. Immer ein bisschen mehr als zu wenig. Immer noch so wenig. Ich mache die ganze Tüte lecker nach. Scheiße, Alter. So. Das ist ja wieder was hier. Tüte voll drinne. So, 8 Minuten steht der Kochzeit drauf. Du hast das im Blick mit den Nudeln, Chris. Wenn man Ricky beim Kochen zuhört, kriegt man spontan Lust auf einen Lieferservice. Das ist der ganze Plan. In einem Jahr mache ich den MMA-Radio-Lieferservice auf. Dann kann ich auch kochen. So, also, die Zwiebel liegt vor mir geschält. Ich habe jetzt in der Zeit wirklich nur die Zwiebel geschält. Das war das Schlimmste, was ich je an Zwiebelschälerlebnisse hier erlebt habe. Also, das ist wirklich, das ist eine räudige Zwiebel. In 10 Jahren machen wir mal so ein Best. Was für eine räudige Zwiebel. In 10 Jahren machen wir mal ein Best auf Zwiebelschälen von dir. So, Zwiebeln sind jetzt hier. Hier ist eine Zwiebel. Was? Wie geht's weiter? Der Länge nach halbieren. Also praktisch nach unten. Ja. Habe ich. Okay, jetzt auf die Schnittfläche auf den Tisch legen, aufs Brett. Ja, habe ich. So, jetzt hast du die Zwiebel. Ich nehme jetzt mal... Wasser kocht über! Oh. Gut, gerettet, weiter. Ja. Jetzt nimmst du die Zwiebel. Ja. Ich nehme jetzt mal hier eine Packung Tic Tac. Und die legst du jetzt... Du frisst die ganze Zeit diese scheiß Tic Tac. Ich hab das jetzt nur in der Hand genommen. Du scheißt doch bestimmt schon Ellipsen. Zwiebel schneiden in der Endlosschleife. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Kannst du denn mal fortfahren jetzt oder was ist denn nur los? Der Kulinarikast macht nichts anderes. Das dumme Schwein. Das ist eine dumme Sau. Sag mal, dieser Tobi Bayer geht mit tierisch auf, wenn du so beim Realitätsabstrich. So, jetzt hast du die Zwiebel. Das Stück, wo hinten ehemals diese Zipfelchen rausgeguckt haben, legst du... Du bist ja Rechtshänder, ne? Ich bin rechter Händler, ja. Legst du von dir weg. Aber... Und jetzt nimmst du mit der rechten Hand das Messer. Ja. In der horizontalen nimmst du das Messer jetzt und schneidest zweimal rein. Also nicht von oben nach unten, sondern von rechts nach links. Stopp, ich mach's ganz anders. Ich gehe jetzt auf YouTube und gebe da ein Zwiebel MMA Radio. Immerhin scheiß. Ja. Ob dann hier ist nämlich unser wie man richtig Zwiebeln schneidet Video. Das mache ich jetzt mal an. Ist das meins, was ich mal dir geschickt habe? Nee, das habe ich selber erstellt. So, immerhin scheißt er nicht Rauten wie Pocho. Also was? Der Feller schreibt immerhin, scheißt du nicht Rauten wie Pocho. Ich denke mal, das ist ein kleiner Shoot gegen BMG, die ja heute spielen, gegen Slowomibirsk oder sowas. Ich habe gestern, das darf ich gar nicht erzählen. Was denn? 10 Euro gewonnen. Ich habe wieder Geld aufgeladen beim Wetten, dann habe ich... Aufs Tischtennis getippt oder was? Ja, genau. Ich bin Tischtennis-Wettler mittlerweile. Gewindler. Du bist Tischtennis-Wettensüchtig. Ich kenne jetzt mittlerweile schon ein paar Namen beim Tischtennis. Ich auch, Timo Boll. Auf den musst du immer wetten. Timo Boll, das ist der beste Spieler der Welt. Das sind immer nur Ausländer, die da mitmachen. So. Jetzt habe ich das hier soweit schon mal geschnitten. Also ich habe heute auch Zwiebeln, keine Schalotten. Da tue ich mich ein bisschen leichter mit dem Durchschnippeln, muss ich sagen. Hört man eigentlich, wie ich das Video angucke gerade? Ja. Es ist unheimlich. Unheimlich spannend, wenn ich mir selber beim Zwiebeln schneiden zugucke. Und es ist auch noch so ein klein wenig, ja, erinnert mich das an alte Zeiten, wenn ich mein altes Holzbrett da wieder erkenne und so. Und wir haben uns wirklich zusammen, du wirst bestimmt wieder sagen, dass meine Schniepel hier zu dick sind. Ja, also diesmal bitte nicht ganz so dicke Zwiebelwürfel schneiden, weil... Das ist aber auch... Weißt du, was ich noch brauche? So ein ganz feines, Feinmesser. So ein feines Messer. Ja, genau, weil es ja am Messer liegt, wie fein man schneidet. Genau. Ja, liegt immer am Messer. Aber warum gibt es eigentlich keine Maschine, jetzt, die das für mich übernehmen kann? Geht doch, eine Moulinette oder sowas. Aber jetzt höre doch mal. Ja. Du musst die Zwiebeln wirklich relativ fein schneiden, weil die kommen gleich mit in den Auflauf. Die müssen sich auflösen. Wie viele Zwiebeln brauche ich denn so? Eine. Eine ganze Zwiebel? Ja, eine halbe. Das Stück, was du da hast. Okay, das ist eine relativ große. Ja. So, ich schneide es wirklich, ich schwör's, ich gebe mir Mühe. Ich schneide es so fein ich kann, aber es ist halt dann doch nicht, es ist halt nicht. Wo du gerade ich schwör's angesprochen hast, warum heißt die ISIS jetzt eigentlich nur noch IS? Weil sie jetzt nur noch Islamischer Staat heißen. Weil sie jetzt... Islamic State. Ja, ja, was die Buchstaben bedeuten. ISIS heißt ja Islamic State of Syrien, ne? Ja, und jetzt ist es nur noch der Islamic State. Ja, ja, aber wofür die Buchstaben stehen, das ist mir schon klar. Aber warum sind sie jetzt nur noch so... Weil sie jetzt doch in den Irak über Grenzen sind. Ja. Okay. Das weiß man doch, steht doch in den Geschichtsbüchern. Expandiert sind sie also. Ich finde es ja auch ganz cool, dass wir an die Kurden Waffen schicken und in 10 Jahren... Das ist der Kreislauf des Lebens, Chris. Ja, und irgendwann, wenn die Kurden mal wieder Terror gegen die Türken machen, wundern sich die Menschen, wo haben die denn die geilen Heckler und Kochs her und so? Aber wenigstens sind sie dann gleich auf und müssen sich nicht mehr so unterdrücken lassen wie in den Jahren davor. Ja. Ich finde das so schön, dass wir endlich Frieden in Europa haben. Ja. Wir haben einfach die Krieger ausgelagert nach Afrika und so sieht's aus. In den Nahen Osten. Und wir in Europa haben schön Frieden. Mensch, ist das schön. Frieden. Und guck dir mal die Asozialen an, wie die sich da unten immer bekriegen. Unser Problem ist so, dass die größte Nachricht war in den letzten Tagen, dass wir so ein Ebola-Opfer nach Hamburg geliefert haben. Das ist so unser Problem. Aber der selbstständig laufen kann. Aber der Feller, der hat aber schon hier die Fachbegriffe. Ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann mal, also davor hatte ich wirklich noch Angst, dass sich das dann irgendwann mal so auswirkt, dass die Medien so ein bisschen Hetze gegen Schwarze machen. Ja, machen sie doch. Ja, aber noch, also es ist jetzt nicht so, bei mir, in meinem Umfeld ist es jetzt nicht so, dass Leute irgendwie einen Bogen um Schwarze machen, weil sie Angst haben, von den Ebola irgendwie zu bekommen, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man irgendwann da hinkommt, dass die Leute irgendwie einen Hass auf die Schwarzen schieben. Breaking, Ricky. Ja. Breaking. Ja. FIFA-Wahl 2015. Platini verzichtet auf Kandidatur. Ja, das interessiert mich nicht. So, also die Zwiebel ist jetzt hier da, aber naja. Ich hacke nochmal so ein bisschen durch. Hack mal. Man kann es teilweise nicht als Würfel bezeichnen. Teilweise ist es eher ein Masten. Masten? Mach mal. Ein Masten. Okay, dann schneid runter die Scheiße. Schneid runter und dann hackst es nochmal durch mit so einem Wiegeschnitt. Mach ich ja gerade. Mach das. Mach sie wirklich nicht so groß. Mittlerweile bin ich ja, was Wiegeschnitt angeht, auch voll im Bilde und weiß sofort, was du meinst. Wiegeschnitt. Ist mir direkt ein Begriff, das war bei den ersten Sendungen nicht. Das mit den Nudeln hast du völlig im Griff, ja? Mhm. Diese Zwiebeln. Was kostet diese Maschine, die Zwiebeln würfelt? Nein. Okay, keine Angst. Wir kriegen das alles hin. Das ist ja auch im Prinzip ein Long-Term-Project. Ja, aber es, es muss wenn doch... Wir in fünf, wenn wir nächstes Jahr in Dorsten bei der UFC sind, dann mieten wir uns ja einen kleinen Bungalow, ne? Ja, nee, so, ich dachte, so ein Bütchen. Wo wir live kochen. Ja, die MMA-Radio-Kochbude. Ja. Kochen wir dann live und dann können dann die Leute kommen und was essen da bei uns. Ja, und du kochst aber alles. Ich geb nur raus. Du gibst raus, ja. Ich mach Ausgabe und du kochst. Da freut sich die Susanne schon. Übrigens die Susanne, hat die Susanne mir gestern ein Video geschickt von so einer neuen UFC-Sendung mit Dan Hardy und John Gooden. Und das ist von diesen, wie heißen denn die Wettdinger? Unibet, genau. Habe ich auch und gesehen gestern. Das finde ich gut. Finde ich. Du, ohne Scheiße, ich habe die Folge gestern gesehen, ich fand sie sehr gut. Aber dieses Logo, es, wie hieß ja. das, das Octagon? Das ist dieses billige Unibet-Logo, das geht mir tierisch auf die Nüsse. Inside the Octagon, ja, ich finde das Unibet Octagon. Auch ganz, ganz fürchterliches Logo. Aber gut, mein Gott, damit müssen wir leben. So, jetzt habe ich Zwiebeln, also viel kleiner, kann's, ist im Endeffekt nicht mehr machbar. Okay, dann probier mal eine Nudel. Eine Nudel? Ja, ja. Ja, jetzt muss ich aber umdenken. Müssen wir die erstmal zetteln. Ja, aber die dürfen nicht zu weich sein, weil die ja nochmal gebacken werden. Wir kriegen jetzt bald Probleme, was unseren Speicherplatz auf MMA Radio angeht. Ja, das können wir ja gleich besprechen, aber jetzt machst du erstmal die Nudeln. Ja, die Nudeln sind sehr weich schon. Oh, dann raus damit. Wohin denn? Ja, in so ein dann nimmst du jetzt ein Schälchen, machst ein Gemüse ins Schälchen. Also jetzt bin ich schon wieder völlig überfordert hier. Ich nimm mal ein jetzt Schälchen. Ich hab jetzt hier die Nudeln, habe ich jetzt abgegossen. Ja, wo rein? In ein Sieb über das Gemüse drüber. Ach du Scheiße. Jetzt pude ich gerade die Nudeln aus dem Gemüse raus. Und nein, lass, ja, weiter fertig. Geht's. Fertig, Nudeln habe ich. Okay, Nudeln haste, Gemüse haste. Zwiebelwürfel haste. So, und jetzt höre, jetzt machen wir die Sahneschlotze. Nimm eine Schale. Oh Gott. Mit dem Schneebesen. Moment, was ist eine Schale? Mach es erstmal den Ofen an auf 180 Grad. Auf was für eine Umluft? Ja. Umluft, ja? Ja. Umluft. Irgendwas drinnen lassen? Irgendwie Gitter oder. Das Gitter. Lass Gitter also. Drin. Lass das Gitter drin. Jetzt habe ich es rausgemacht. 180, lass das Gitter mein drin. Gott, jetzt lass gibt das ihr Gitter die ganze drin. Zeit ihre blöden Termine ein. 180 Wer? Grad Umluft oder was? Ja. Mein Gott, du machst mich ganz nervös. Ja. 180 Grad anders Umluft. Anders läuft es auch nicht. Wir haben jetzt noch... Man kann doch mal in der Küche ganz normal alles machen. Wir haben nur noch eine Stunde 15, ne? Das wird, glaube ich, dann doch was eng. Ja, weil du dich wieder mit der Zeit vermacht hast. Geht's jetzt weiter? Hast du den Ofen an? Ist doch! Hast du das Gitter drin? Nein. Stell das Gitter rein, sonst ist was los. In der Mitte oder was? Ja. So, Gitter ist drin. So, wir müssen jetzt bis 11:30 müssen wir kurz ein bisschen Gas geben. Ich hatte eine Tante, die hieß Magitta. Ohne Scheiß, Magitta. Gib mal Gitter. So, weiter. Wir müssen jetzt mal kurz ein bisschen Gas geben, da bleibt eventuell auch der Unterhaltungsfaktor ein bisschen auf der Strecke. Jetzt nimmst du bitte eine Schale! Schale oh, unten rühren. Schale! Oh, die Schale! Super. Also, wie groß muss die Schale sein, Chris? Jesus Christus, die Größe, die du hast. Die Größe. Ich habe nur kleine. Dann nimm kleine. Dann ja, hab ich. Nimm eine, da, wo mindestens 3 Liter reinpassen. Wir werden nicht 3 Liter brauchen, aber wir müssen gleich rühren. Ich nehme jetzt eine, die ist ein bisschen eingerissen. Meinst du, das ist schlimm? Wir haben keine Zeit mehr, ne? Okay, alles klar, habe ich. Was mache ich jetzt? So, jetzt hast du den Rührbesen, Schneebesen. Schneebesen habe ich. So, jetzt nimmst du Sahne. Ja, ich habe 1 Liter. Mach mal 500 Milliliter rein. Geht das ist wahrscheinlich 4 250er, ne? 5 200er. Mach 2 rein. Dann sind es aber nur 400. Da machst du noch 100 Milliliter Milch rein. Ah, oh, wie soll ich das abschätzen? Oh, das ist sehr flüssig. Ach du Scheiße. Was? Ich habe wirklich nur so eine große Schale, die einen Sprung hat. Ich habe jetzt Angst, dass das gleich rausläuft aus der Schale. Ja, unglaublich. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ist denn hier der Riss? Muss ich jetzt natürlich ein bisschen im Auge behalten. Soll ich meiner Mutter mal schreiben, dass wir um 13 Uhr fertig sind? Also jetzt mache ich nochmal einen halben Becher Sahne auch noch rein, oder was? Hallo? Was? Na? Mach mal einen halben Becher, dass ich 500 habe, oder was? Ja, mach einen halben Becher Sahne nochmal rein. Ich muss ja nicht ganz genau stimmen. Nee, so, muss hab ich auch nicht. Hab ich hab's. Okay, Moment, ich muss kurz meiner Mutter schreiben. Mutti! Morgen. Oh, ich habe hier noch einen Herd an. Achso, der muss ja an sein für den Ofen. Was? Oh. Aber die Herdplatte ist aus, aus der E-Induktion. Herdplatte ist aus. Okay, jetzt hast du da die 500 Milliliter Schlotze, sind ne? Im Schlotze, ja. Okay, jetzt machst du da ein Ei rein. Au! Muss ich das aufschlagen? Nein, rein. Einfach reinlegen, das Ei. Jetzt hat nur noch gefehlt. And it's all over! Einfach das Ei reinlegen. Bei deinem Markout-Moment. Mit Schale rein, genau. Boah, hier ist ein bisschen angeschissen bei dem Ei. Also jetzt muss ich das Ei da aufschlagen, ja? Reinmachen einfach, ja, in die Sahne. Oh Gott, ich versuch's. Au! Wegen den Scherben, die da immer entstehen, weißt du? Die Scherben, die Eier. Leckst mich doch am Arsch. Im Arsch. So, hab ich. Hab ein Ei geschält. Jetzt weiter. Hast du reingemacht in die Sahne? Hab ich! Mach doch! Okay, jetzt machst du da Pfeffer rein. Wie viel? Mach mal so 8 Umdrehungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt ist so, würde ich sagen, halb dunkel oben. Ja, okay. Jetzt machst du deine 9, Brühe rein, deinen 10. Brühwürfel. Einen Brühwürfel? Wie groß sind denn die? Sag ich mal, so groß ungefähr, siehst du? Okay. 2 Finger breit und 1 Daumen dick. Also so 2 Zentimeter auf. Okay, nimm eine Frischhaltefolietüte. Eine Frischhaltefolietüte? Ja. Was ist das denn? Wo man. Na, wie heißt sowas? So ein Toppets-Ding. Eine Frischhaltefolie. Wo man was wegfriert mit, so eine dickere. Sowas habe ich nicht. Frag mal Melli, die ist nicht da. Die ist nicht da. Wir müssen. Dann nimmst du. Na mach doch, Junge! Wir müssen das jetzt zermörteln. Klein zu Pulver machen. Jesus Christus. Dann nimmst du eine Schale, nimmst du eine kleine Schüssel, nimmst du eine kleine Schüssel. Ja, hab ich. Und jetzt nimmst du einen Löffel und zerquetscht das. Geht's auch mit einer Kuchengabel? Ja, geht auch mit einer Kuchengabel. Gut, ich mache jetzt Hacke Peter. Hacke Peter macht Hacke später. Sag mal, so. Diese Lego-Figuren, die waren doch früher größer, oder? Die waren auch früher größer, ja. Ich bin da nicht gewachsen in den letzten Jahren. Es kommt drauf an, wie groß sie waren. Also manche waren noch kleiner. So, jetzt habe ich das hier relativ toll, pulverig. Es ist jetzt nicht Pulver, aber es ist jetzt bröckelig. Okay, rein in die Schlotze. Ein ganzes. Ja. Ist drinne. Okay, jetzt machst du da die Zwiebeln rein. Alle? Die Würfeln. Alle? Ja. Ja. Sind drinne. Umrühren mit einem Mixer, mit deinem Schneebesen. Mit dem Mixer oder mit dem Schneebesen? Schneebesen. Nur so rühren oder richtig aufschlagen? Muss das Sahne werden? Dass das Ei richtig kaputt geht. Aber diese Lego-Figuren sind phänomenal. Ich hab mir ja das Lego The Movie Video Game bestellt und da war ja in meiner Powerbox. Das Ei ist komisch. Das Ei ist komisch, was heißt denn das? Weiß ich nicht. Guck den Schnabel raus. So, also Ricky. Ich glaube, jetzt habe ich das Ei, ich finde das Ei nicht mehr in der Sahne. Also ich glaube, okay. Ich hab's. Traust du dich das jetzt zu probieren oder weil da ein rohes Ei drin ist? Nicht. Also mit probieren meine ich nur kurz einen Finger rein und ab. Was soll ich jetzt da machen? Wie es schmeckt oder was? Wie es schmeckt. Und es muss sehr würzig schmecken. Sehr würzig. Wo du denkst, oh, ist schon zu würzig. Aber muss so. Nee, das habe ich jetzt nicht das Gefühl. Was hast du das Gefühl? Was hast du für ein Gefühl? Es schmeckt so schon ein bisschen würzig, aber nicht so extrem, wie du das jetzt sagst. Also dann mach noch einen halben Brühwürfel rein. Halber Brühwürfel? Ich mache ja keine halben Sachen. Ich mache einen ganzen rein. Ja, gut. Nee, wenn du sagst einen halben, mache ich einen halben rein. Der Sag mal ganz ehrlich. Sag mal ganz ehrlich, einen halben oder einen ganzen? Mach mal einen halben, weil wir können dann immer noch den anderen halben reinmachen. Denkst aber du? Denkst du? So, halber Brühwürfel wird hier gemischt. Mach nochmal 4 Umdrehungen Pfeffer rein. Halt, erst die 4 Umdrehungen Pfeffer. Pfeffer geht aus. 1, 2, 3, 4, 5, sicherheitshalber. Das ist der geile Typ. So, Brühwürfel. Das sieht aus wie nasser Sand, der Brühwürfel jetzt. Hm. Kann man sich das vorstellen? Ja, kann man sich vorstellen. Ich mache mal ein Beweisfoto. Ja. So, ich habe ja hier meine Spiegelreflexkamera dabei. Da hast du dabei. Oh, abgeschossen. So. Hast du abgeschossen. So, jetzt muss ich es wieder rühren. Ich habe so ein schlechtes Ei. Probiert ihr oft rohe Eier? Nee, ich nicht. Ah, danke. Du dann immer so. Danke für den Hinweis. Mensch, nein, das ist ja, du hast ja frisch gekauft. Ja, das heißt überhaupt nicht. Wie ist denn die Konsistenz? Würdest du sagen, das könnte so gut sein? Wie, ich weiß ja nicht, wie die Konsistenz sein muss. Nicht flüssig, sondern eher schmalzig. Ja, das ist so schmalzig. Oder meinst du lieber doch noch ein Ei rein? Also es sieht keine Fäden, aber man merkt, dass es jetzt kein, das ist nicht wässrig. Es ist eher so von der Konsistenz her so wie Milchshake, vielleicht ein bisschen flüssiger. Mach mal noch ein Ei rein. Jetzt muss ich wieder ein Ei aufschlagen. Ich dreh ab hier. Treffer. Au! Okay. Hast dich an den Scherben geschnitten. Ja, das ist, Scherben bringen Glück. Spanien-Star heute zum Medizincheck in München. Fernando Alonso? Ja, Fernando Alonso, genau. So. Von Ferrari gewechselt. Ich rühre noch mal. Ja. Rühr dich noch einmal. Und jetzt probieren. Alter, ich muss das Ei, das ist noch ein bisschen widerspenstig. Rohes Hack mit rohem Ei, Würk, sehe ich ganz genauso, aber es gibt ja auch. Es gibt ja auch Leute, die essen Tatar mit einem rohen Ei. Ja, aber das ist nicht aus dem Aldi, das rohe Ei. Nee. So, jetzt wird's ein bisschen cremiger. Okay. So, und ich kann jetzt hier bedenkenlos mal reinnuckeln, ja? Ja, ja, klar. Ja, jetzt ist es flutzig. Ja? Ja, glaub schon. Ja, super. Okay, jetzt machst du da noch eine Handvoll Reibekäse rein. Eine Handvoll? Oh Mann, ey. Guck mal, jetzt mal ehrlich, wenn du das zu Melli sagst, dann ist es viel weniger, als wenn du das zu mir sagst. Ja, was deswegen sage ich es ja auch zu dir. Ich koche ja auch nicht mit Melli, ich koche mit dir und ich weiß, dass also du eine Riesenkranke hast. Also hier würdest du sagen, 2 Hände voll. Also einfach jetzt den Reibekäse in eine Handvoll und gut ist. Ja. Kann man das nicht in Gramm oder so sagen? Naja gut, ich habe jetzt Gramm. Eine Handvoll. 150 Gramm? 100 Gramm. Ja, was willst du denn? Wolltest du eine Mengenangabe haben? Ja, weil hier sind 200 Gramm drinne, dann müsste ja nur noch ganz wenig in der Tüte zurückbleiben. Ach, da sind nur 200 Gramm drinne, dann mach 50 Gramm, weil damit müssen wir noch gratinieren. Ja, ja, du hast ja keine Angabe gesagt. Dann mach nur ein bisschen. Gut, hab Käse im Schlons. Okay, durchmixen. Handtuch, Kupfer, Schale. Oh, die Maria ist online. Oh. Bei Skype. Ach so. Dann das ist eine Marile. Du kannst ja mal anschreiben, kannst du mal zu mitkochen. Kannst du mal zuhören, wie ich live koche. Ich bin ja eher, ja. Gut, habe ich unterrührt. Ich habe Hallo geiles Marile geschrieben. Meinst du sie? Gutes Marile, mein Schwänzchen ist ausgehängt. Magst du mal gucken? Setz mich nieder, lachen's. Steh auf, hören's auf. Ja, Marile, was ist denn da los? Du, Chris, es ist immer soweit. Du hast gerade eben die Anmerkung gemacht, dass wir jetzt ein bisschen Gas geben müssen. Stimmt. Es ist soweit. Okay, es ist soweit. Jetzt nimmst du deine Auflaufform. Da ist jetzt eine große Frage, die ich dir stellen muss. Ich habe zwei Auflauffirmen, wie man so sagt. Und zwar eine große und eine kleinere. Welche soll ich nehmen? Ja, du hast ja jetzt, musst du selbst entscheiden. Du hast ja deine Nudeln und dein Gemüse. Die große. Okay. Habe ich hier, Auflaufform. Weiter? Okay, alles rein da. Nudeln und Gemüse. Irgendwie schichten oder ist es egal? Nein, mixen und dann rein. Ja, mixen. Du bist ja lustig. Wie soll ich das denn mixen? Das ist ja alles noch gefroren hier. Wie soll man das denn mixen? Höre. Mach die Nudeln rein in den Scheiß-Auflaufform. Alle? Nee, nicht alle. Wie viel dann? Dass er halb voll ist, der Auflauf. Die sind schon angefroren, die Nudeln. Also jetzt habe ich so ein... Au! Mein Name ist Labosch. Fred Labosch. Und ich habe den Auflaufboden bedeckt mit Nudeln. Okay, jetzt machst du das Gemüse da drauf. Auch so ein bisschen verteilt, ja? Ja. Und zwar mal hier ein Brokkoli. Die Brokkoli-Grünchen sind ganz schön groß. Echt? Das mag ich ja nicht, wenn das so riesig ist. Nee, ich auch nicht. Aber gut, so ist es jetzt. Damit müssen wir arbeiten. Ja, dann müssen wir mit arbeiten. Höchste Konzentration. Höchste. So, hier noch ein Brokkoli, da noch ein Karottle. Magst du auch die Möhrüble so, hä? Komm, gib dem Kerl mal eine Möhrüble. So, jetzt kommen die Erbsen und der Rest. Was sagst du zu Cem Özdemir, dass er eine Eisbucket-Challenge gemacht hat beim Marihuana-Busch? Germany Özdemir, wer ist das? Germany Özdemir, genau. Hast du nicht gesehen? Cem Özdemir. Das ist der Quotentürke der Grünen. Ja, so sieht's nämlich aus. Sehr, sehr unsympathischer Mensch. Sehr, sehr unsympathisch. Wie er sich dann auch immer, er hat den Kübel sich über den Kopf geschüttet, ist dann aber wieder schön zu dem Marihuana-Strauch gegangen. Dass alle sehen, was er für ein edgy Typ ist. Hast du gemacht? Hallo Leute, ich bin Cem Özdemir. Der Kurdentürke, der Grünen. Kurdentürke? Der Kurdentürke habe ich nicht gesagt. Dein Glück, du. Die haben nämlich zu viele Waffen, mit denen würde ich mich niemals anlegen. Die haben Präzisionswaffen, haben die. Ja, unsere kompletten Truppen sind gerade im Irak, hallo? Alle sechs. Sechs Leute sind im Irak, Leute. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und es gibt keiner auf die Straße. Was machst du eigentlich gerade? Ja, ich mache das ganze Gemüse da rein. Und dann, wenn du das da drin hast, rührst du... Es sind keine Leute auf der Straße. Es sind sechs Soldaten im Irak. Und hast du irgendwo Demonstrationen gesehen? Ich nicht. Nur mal im Herzen sind immer Demonstrationen. Pazifistendemonstrationen. So, ihr Fuchs. Ich habe jetzt alles drinne. Ja. Unten sind die Karöten. Unten sind die Nudeln. Ist mir egal, was du jetzt erzählst. Rühr das jetzt durch mit der Hand. Was? Du mengst das jetzt mit der Hand durch. Ich habe das so schön aufgeschichtet. Hat dir aber keiner gesagt, die Anweisung, ne? Ah, Mann, ey. Und jetzt fallen die Nudeln da immer raus. Und die Erbsen. Und so. Hast du so voll gemacht, oder wie? Ja, klar. Du hast doch gesagt, ich soll voll machen. Gut, wenn man... Ja, weißt du, du musst dir vorstellen, ich koche nie. Du musst alles erklären. Für die Leute, die zuhören, ja, haben auch keine Ahnung vom Kochen. Du gehst immer von dir aus, nur weil du mal da in der Imbissbude irgendwie Brötchen warm gemacht hast, denkst du jetzt, dass du hier immer nur so halbe Angaben machen musst. Lidl-Buletten aufgebacken hast du doch da. Aber jetzt macht's mir Spaß, das Rummixen. Also Kochen hat ja auch irgendwas von so einer Art Sandkasten. Sinnlichkeit. Pummeligkeit? Sinnlichkeit. Achso, sinnlich. Nee, das ist jetzt mir zu kalt für Sinnlichkeit. Sinnlichkeit, habe ich doch gesagt. Jetzt reicht's mir aber. So, ich habe, glaube ich, das Ganze gut gemischt. Ich bin völlig abgelenkt von meiner kleinen Emmett-Lego-Figur. Ich glaube, ich habe das jetzt gut gemischt. Der einen Hut und einen Poncho hat der. Ja, ich habe das jetzt, glaube ich, gut gemischt. Ja, aber ich erzähle dir doch gerade von meiner Lego-Figur. Hervorragend! Er hat ein Papier-Poncho und ja unheimlich pressierend. Ja. Jetzt machst du die Schlotze drüber. Alles. Nee, nicht alles. Wenn du alles machst und auf einmal es zu viel ist, dann hast du die Schlotze auf dem Herd. Oder dann wurde das sag da? Es doch. Machst du so viel, dass das gut angegossen ist? Soll da oben die Soße drüber schwappeln oder was? Nee, nicht ganz. Man soll es aber schon sehen, dass da Schlotze drin ist. Nee, da reicht das nicht. Das reicht da nicht. Okay, gut, Planänderung. Hast du noch eine große Schüssel? Die leere jetzt hier. Passt da alles rein, was du gerade da gemacht hast? Nee, da brauche ich einen Eimer. Das ist unfassbar. Hast du jetzt die Schlotze drin? Ja, aber da ist jetzt oben, ist vor allem ist jetzt der Käse und unten ist die Soße. Okay, dann meng nochmal durch. Mengen durch. Mit der Hand oder was? Ja, oder mit zwei Löffeln oder was da hast. Das mache ich schon mit der Hand. darf aber niemandem sagen, dass ich das Essen angefasst habe. Festes Essen an. Jetzt will ich mal hier in die Tüte fassen, hier so. Mit den Enden. Hier ist nämlich auch noch ein bisschen Rest drin. Weil Dings haben sich nicht ganz aufgelöst. Die Brühwürfel. Du musst das nächste Mal richtig erklären, du dummes Schwein. Jetzt fällt so viel immer an der Seite raus. Aber das Durchmengen macht voll Spaß. So. Ich hab's schon mal, für unser Dessert habe ich schon mal einen Arbeitsschritt weggemacht. Ich schaff alles, mach doch mal mit der Ruhe. Du musst kochen, ist Sinnlichkeit, hast du gerade selber gesagt. Wenn du so mit Sandra sinnlich bist, dann tut die mir echt leid. Wir sind uns mit Xabi Alonso grundsätzlich einig. Der so, Spieler Chris, wird heute noch in München anreisen. Jetzt hör mal zu, jetzt ist alles ummantelt mit Schlonze und Käse. Mhm. Super. Und unten stehen ein paar Zentimeter Wasser. Okay. Ja, das. Ja. Oder wie und man jetzt, das nennt. Ja, jetzt machst du den restlichen Käse, machst du gleichmäßig obendrauf. Oh, das wird heikel. Xabi Alonso soll uns sofort sportliche Qualität liefern. Er ist in der Lage, mindestens 2 Jahre auf Top-Niveau zu spielen. Das hat man aber jetzt zum Beispiel, muss ich jetzt dazu sagen, hat man bei diesem Chelsea-Transfer beim VfB auch gesagt, dass der uns sofort sportlichen Erfolg liefert. Ja. Weil er dann gesehen im DFB-Pokal. Nicht, dass es nach hinten losgeht für euch. Birgit Schrotwange. Die fand ich ja mal ein bisschen geil. Birgit Schrotwange. Und dann hat sich das so ein bisschen gewandelt. Ich glaube, das hat was mit dem Alter zu tun gehabt. So, jetzt habe ich hier den Käse, den ich noch hatte, oben drauf verteilt. Okay, jetzt in den Ofen. In den unten? So, aufs Gitter wahrscheinlich, wa? Mhm. Die Gradzahl stimmt ja. Bleibt so, ja? Ja. 180 Grad. Ist eingeführt. Du musst auf die Uhr gucken. Ich habe 180 Grad, ja? Ja, ich habe da keine Uhr. Man guckt da rein und denkt, ah, ist cool. So, wie geht's weiter? Ja, wir haben bestimmt zu wenig Käse in der Masse. Wie geht's weiter? Ja, ich muss mir doch mal kurz eine Stoppuhr stellen. Wie geht denn das hier? Siri, stelle Timer auf 10 Minuten. So geht das. Siri, stelle Timer auf 10 Minuten. Okay, 10 Minuten. Los geht's. Los geht's. Okay. Aber Siri, nee, war eigentlich, mach mal lieber 25 Minuten. Hier ist deine Erinnerung. Sollte ich sie... Okay, nee. Dann eben nicht. Ja, das ist zickig. Das ist Siri, stelle... Was? Ich muss jetzt... Oh, ich habe vorhin gar nicht... Ich war vorhin... Das kann ich gar nicht erzählen. Was ich gefunden habe. Siri, wie viele Hörer haben wir gerade bei MMA Radio Fit? Alles klar. Meine Besucher hat folgendes ergeben. 40.000 Live-Zuhörer. Was machst du denn da gerade? Ich musste pissen. Das gibt's doch nicht. Ich kann ja nichts dafür. Ja, aber kannst du auch einen Topf pissen oder so. Ist ja auch im Prinzip nur Wasser. Es verdunstet doch. Ich hab vorhin groß gemacht und hab vergessen, die Schüssel auszuputzen, sehe ich gerade. Sieht nicht schön aus. Siri, stelle Timer auf 20 Minuten. Okay, 20 Minuten. Los geht's. Du benutzt die doch nur. Ich muss die Kloschüssel kurz putzen. Ah. Denk das immer noch Zeug. Übrigens, 2 Fische leben noch. Ah, oh, das ist auch eine traurige Geschichte. Die anderen kleben am Filter, an diesem Absaugfilter. Der hat die angesaugt. Also der hat Kraft. Ja, ich bin Aquarist geworden, liebe Freunde. Ja. Und da gibt's ja so eine Regel, wenn du die Pflanzen hast. Aquaterrorist bist du. Ja, da musst du 2 Wochen warten, bis du die Fische reintust. Und das stimmt. Nach einem Tag kann man noch keine Fische rein. Man kann schon welche reinmachen, aber das Ergebnis ist, einer lebt noch, 2 leben noch. Der Rest klebt alles am Filter. Gut. Okay, Ricky, wir haben ja einen relativ reichhaltigen Hauptgang, ne? Yes. Dann machen indeed. wir aber nur einen Pfannkuchen, ne? Für euch beide. Maddie ist auch mit. Gut, dann machen wir einen Pfannkuchen für euch drei. Sicher? Ja. Also ich mache hier mal noch ein Bild vom. Okay, weiter. Herr Feller schreibt, hatten die Fische aber mit Sicherheit einen schönen Tod. Ja, die hatten einen schönen Tod. Ich hab die gefüttert. Ich hab eine halbe Tüte Futter reingeschüttet. Also die haben nochmal. Bis das Wasser trüb wurde. Bis das Wasser trüb wurde, genau. So, es riecht auf jeden Fall schon mal gut. Das ist ja eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht, ja. So, jetzt machst du erstmal klar Schiff. Mach mal den ganzen Müll da weg. Also, Restzwiebel kann ich wegschmeißen, Tüte. Nein, machen. Wieso kannst du doch nicht wegschmeißen? Ach so, stimmt, die kann man ja auch für die nächste Sendung nochmal nehmen. Ja, zu Weihnachten. Wir müssen gucken, dass wir wieder häufiger senden, aber das kann ich, währenddem ich hier aufräume, kurz erzählen. Wir haben jetzt das Problem. Wir haben ja nur 5 GB Speicherkapazität für MMA Radio. Und da sind wir jetzt noch da umlagern. Ja, das ist aber nicht so einfach. Und da sind wir jetzt angekommen. Jetzt sind wir also an diesem historisch wichtigen Punkt, wo wir uns entscheiden müssen. Nee, eigentlich wo wir uns nicht entscheiden müssen, sondern wo feststeht, dass wir ältere Ausgaben löschen müssen, um Platz für neue zu machen. Oh oh. Was nicht bedeutet, dass die aus dem Internet verschwinden. Die gibt es natürlich weiter bei YouTube oder Archive. Archive, genau. Aber ja. Die wird es dann so, wie sie sie jetzt momentan auf mmaradio.de findest, wird es die dann nicht mehr geben. Ja, ja, aber wenn es da wirklich jemanden gibt, der explizit fragt, ja Mensch, die erste, zweite, dritte Ausgabe, wo habt ihr die denn Archive? Können wir einen Link schicken dann? Ja, also wir werden es wahrscheinlich so machen, dass wir 100 Folgen immer vorrätig haben und der Rest fliegt raus. So, das wollte ich hier nur an der Stelle mitteilen. Solltet ihr die alten Folgen wollen, downloadet die jetzt, bevor ich sie rausschmeiße. Downloaden, downloaden, downloaden. Dann habt ihr die, könnt ihr sie irgendwo hinspeichern und euch, keine Ahnung, wann anhören. So, das werde ich jetzt in jeder Sendung mal zum Besten geben, bis ich zum ersten Mal Zeug rausschmeiße. Aber darauf wird es hinauslaufen. Weil es gibt zwar die Variante, dass wir umlagern, was ich gesagt habe, das geht. Wir sollen eine DVD mit den ersten 100 Ausgaben machen. Ja, also das ist ja noch nicht das Problem. Wir müssen noch nicht 100 wegschmeißen. Wir müssen ja jetzt vielleicht nur mal so 10 raushauen. Es gibt schon die Möglichkeit, mehr Speicherplatz hinzuzufügen, aber wir haben dann eine andere URL und das funktioniert mit diesem Auphonic und Podlauf-Gedöns nicht. Okay. Ja, es ist alles ein bisschen kompliziert. Ja, so, jetzt Platz habe ich gemacht und wir können weiter kochen. Okay, jetzt wird es spannend, denn ich habe kein Rezept für den Pfannkuchen. Das machen wir jetzt aus dem Gefühl. Aus dem Arschloch. Okay. Aus dem Arschloch machen wir das. Nein. Na dann so, schieß mal los. Jetzt nimmst du eine große Schale, am besten ohne Riss. Eine Schüssel, wo du drin rührst. Da wirst du gleich einen Teig machen. Wie groß muss die sehr groß sein, die Schüssel? So groß wie eine halbe Wassermelone. Oh. Dann muss ich doch mal eine Schüssel abspülen, mit Riss aber. Geht das? Abspülen, ja. Nee, ich meine die Schüssel mit Riss, kann ich die nehmen? Ja, was heißt denn mit Riss? Die ist eingerissen. Ja, dann ist die aus Glas. Nee, die ist aus Gummi, wollte ich sagen. Die ist aus Plastik. Aus Gummi. Ist die hellblau? Nee, die ist rot. Ist rot. Und das ist eine Salatschüssel, die habe ich immer in die Spülmaschine getan und ich gehe davon aus, dass die nicht spülmaschinenfest ist, obwohl die das Zeichen für Spülmaschinenfestigkeit hat. Das ist ein Trugschluss gewesen. Mhm. Oder meine Spülmaschine ist so kräftig, dass die keine Gefangenen macht. Ich kann ja eigentlich das Gebläse mal ausmachen. Mhm. So, jetzt habe ich eine Schüssel mit Riss. Mhm. Gut, dann machst du weiter? Da jetzt. Ja, jetzt höre einfach zu und vertraue deinem eigenen Gefühl. Oh Gott. Wir brauchen jetzt so viel Teig, dass die. Du hast ja eine große, relativ hohe Pfanne, ne? Da, wo du mal diese Schlotze drin gemacht hast, bei unserem zweiten Kochen. Was war das noch? Bock. Nein, nicht in machen. Nein, kein Bock. Eine Pfanne. Eine beschichtete Pfanne. Hast du ja. Ja, glaube. Warte mal, ich muss mal gucken. Nicht, dass die auch einen Riss hat. ist ja auch aus ne Gummi. Eine Pfanne. Eine Pfanne. Ja, ich habe hier eine Pfanne. Die ist so... Wie hoch ist denn der Rand? So 5 cm oder 3 cm. Weil da müssen wir halt... Scheiße hier. Den Scheiß auch noch irgendwie rauskriegen. Also wenn der Rand zu hoch ist, kriegen wir die Scheiße ja nicht mehr raus. Nee, der ist so... Der ist so hoch ungefähr. Na gut, dann nehmen wir die. Gut. Stell auf den Herd. Herd ja? Auslassen. Hab ich Herd aus. Okay. Hab ich jetzt gemacht. Okay, jetzt so. Nimmst du deine Schale. Ja, mit Riss. Soll ich da einen Tesa drum machen? Nein. Okay. Ich google mal schnell nach dem Rezept. Ich versuche mal den Riss. Okay, ich habe hier ein Rezept. Jetzt nimmst du, hast du einen Messbecher? Moment mal. Ich muss kurz die Schale fotografieren. Was ist denn jetzt los hier? Es gibt's doch nicht. Man kann die Schale nicht fotografieren. Es ist eine Schale, die sich nicht... Naja, gut. Messbecher habe ich, ja. Chris. Ja, hol mal. Wie viel? 1 Liter oder 1,5 Liter? 1 Liter. Habe ich. Da ist ja auch Gramm, sind da ja auch dran geschrieben. Mehl ne? ist Gramm, ja, Mehl ist Gramm. Mehl 200, ist dran. Mach mal 250 Gramm Mehl. 200 Milliliter Mehl? Mhm. Ich habe Weizenmehl geholt. Ja. 4,5er, ne? Für einen Fünfer? 4,05er. Hm. Ja, oder nicht? Da weiß ich doch nicht, steht was da drauf. Das kostet. Guck doch mal, na, das nicht. 4,05er. Ja, hab ich. Was steht da drauf? 405er, Type, steht da drauf. Ja. Type, the type. So, also 250 Gramm. 250 Gramm. Nein! Wie viel denn du? 250. 250 Gramm Mehl, ja? Ja. Mein Messbecher ist ein bisschen trübe. Die werden doch immer trübe nach 10 Jahren. Ja, das kommt hin. 250, sagst du? Ja. Es könnten schon 250 sein. Bisschen mehr habe ich. 275, 80 so ungefähr. Ja, dann nimmst du die restlichen 30 Gramm raus. Oh. Die restlichen 30 Gramm halt wieder raus. Jetzt habe ich 260. Ich ja, okay. Machst du in deine Schüssel mit dem Sprung. Habe ich? Okay. Ist drin. Jetzt nimmst du eine zweite Schale. Eine kleinere? Nee, genauso so groß. Habe ich nicht. Dann nimm eine kleinere. Habe ich. Du musst da drin aber gleich Eischnee schlagen. Kann ich das nicht mit dem Rührgerät machen? Kannst du machen. Was brauche ich dafür? Haken? Haken oder Düsen? Düsen brauchst du dafür. Was? Wo ist denn das Rührgerät hier eigentlich? Ach, da hinten. Ja, brauche ich da die Haken oder brauche ich da diese Quirre? Dieses mit diesen 4 Dingern. Also kein Haken, sondern ich brauche so ein Rührhannes davon dran, ja? So hab ich. Hallo! Also hast du einen Quirl oder ein, was hast du da jetzt? Das ist so ein Ding, wenn du da drauf drückst. Ja, aber wie der Aufsatz aussieht. Da muss ich nur aufpassen, dass ich mit dem Kabel nicht reinkomme. ja, das sieht jetzt halt praktisch aus wie so ein Schneebesen, nur mit 4 so Stangen. Guck mal in den Ofen. Tut sich da schon was? Das speckt. Dampft ein bisschen. Dampft ein bisschen. Der wird Käse braun. Wird so ein bisschen dunkler, aber nicht braun, sondern eher so gold. Ja, okay. Haben wir noch 10 Minuten. Gut, weiter, was geht jetzt ab? Ja, liebe Hörer, ich kann euch jetzt schon mal eine kleine Sneak Peek geben. Es gibt doch noch eine Gipfelung zum Zwiebelwürfel schneiden und zwar werden wir gleich Eier trennen. Ich kann mir vorstellen, oh Gott! So, und jetzt haben wir das Mehl drin, ne? Mehl ist drin, ja. Mehl ist drin. Jetzt nehmen wir 4 Eier. Ja, habe ich hier 4 Eier. Nimm mal die Eierbox. Hat er? Jetzt nimmst du das erste Ei. Ja. Und das Eigelb kommt ins Mehl. Und der Rest? in die andere Schale. Das Eigelb ist das Gelbe, ja? Oder was? Und das andere ist nicht das Eiweiß, sondern das ist das Eiklar. Okay, also das heißt, ich muss es jetzt so hin und her machen, wa? Ja. Zwischen den beiden Schalen, hin und her. Nee, sag doch mal, was ich jetzt machen muss. Ich hab jetzt ein Ei aufgeschlagen. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, du schlägst das Ei an und brichst das auseinander, dass du zwei Hälften hast. Oh Gott, mir ist jetzt schon ein bisschen Eiklar weg. Oh nein, mir ist schon ein bisschen... Halt das Ei über die leere Schüssel. Ja. Das ist so schnuppelig. Mir ist das Ei hier schon ein bisschen... Oh Mann. Mir ist jetzt ein bisschen Eiklar abgehauen. Ja, in die Schüssel. Ja, in die Schüssel. Ja, aber wo? In welche Schüssel? In die leere. Ja, okay, ist doch gut. Ah, okay. Wie lange muss ich jetzt nach rechts und links machen? Bis das ganze Eiklar runtergetropft ist in die leere Schüssel. Wann weiß ich das? Ja, dass du nur noch diesen gelben Punkt, diesen gelben Flatschen hast. Ja, aber da ist ja immer so ein bisschen Schleim drum dann. Ja, so ein bisschen Schleim ist drum. Also ein bisschen Schmund ist immer, oder was? Ja, haust du dann jetzt mit ins Mehl, das Eigelb. Also jetzt schmeiß ich das Eigelb ins Mehl und das Klar ist im... Aufgefangen. Ist ja aufgefangen, ne? Ist ja klar. Ja. So, jetzt mach ich es nochmal. Das ist so. Viermal machst du das jetzt. Oh! It's all over! Das habe ich auch gerade noch abgefangen, jetzt hier das Eigelbs. Eigelbs. Dieses Ei hat zwei Eigelb ist aufgegangen. Was mache ich jetzt? Was? Das Eigelb ist aufgegangen. Das ist aufgegangen jetzt so. Das ist jetzt ist das. Schmeiß das weg. Okay. Nochmal jetzt zu machen? Ja, jetzt nochmal die zweite. Das Ei hat zwei Eigelbse. Ja. Zwei Eigelbse sind hier drinne. Ja, best of both worlds. Oh. Das ist schwer. Das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Disziplin. Oh, das ist auch aufgegangen. Mann! Beim ersten lief es so gut. Ja, aber ich habe jetzt gefühlt, ist das schlimm, wenn dann ein bisschen zu viel Eiklar nachher da ist? Nein. Aber wichtig ist nur, dass kein Eigelb ins Eiklar reinkommt, weil das Eigelb hat so viel Fett, dass wir gleich den Schnee nicht mehr schlagen können. Ich schwöre dir, ich gebe mir so Mühe. Ja, ich, und, ja. Aber ich es wirkt auf mich so wie eine unlösbare Aufgabe. Ich gucke mir gerade deinen Warenkorb an. Was hast du denn da für deutsche Markenbutter gekauft? Weiß ich nicht, ich habe das nicht ist gekauft. Ist die aus dem NS-Shop oder was? Ja, die ist aus dem NS-Shop. Das gibt's ja gar nicht. Hitlers alte Resterampe heißt die. So, also jetzt habe ich zwei Eigelbse. Ins Mehl und Eiklar ist noch, ne? Eingefangen. Es ist ein bisschen, ich bin jetzt ganz ehrlich, es sind zwei kleine rote gelbe Stücke da im Eiklar. Ja, dann jetzt mit dem Löffel rausfischen, weil sonst kriegen wir den Schnee nicht steif. Das war, wo ich gerade so durchgepustet habe, tat meine Wunde im Mund weh. Ach so. So, das ist natürlich jetzt fast schon ein Scheiß, das rauszumachen. Vor allem, wenn man keinen kleinen Löffel hat. Russisches Militär erobert wichtige Grenzstadt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Frage, von welchem Land? Deutschland oder was? Ach nee, sind ja gar kein Grenzland. Ne? Da gibt es keine wichtige Grenze in Deutschland. In östlicher Region gibt es keine wichtige Grenzstadt. Nee, da ist man froh, wenn es weg ist. Also Chris, es ist so wenig, dass ich es nicht mit dem Löffel rausholen kann. Okay, dann ist völlig okay. Dann machst du jetzt die nächsten zwei Eier. Oh Gott. Okay, ich hab ein Ei. Jetzt muss ich wieder sehr aufpassen, dass das Eigelb nicht mir aus der Hand gerät. Das ist, viele lachen bestimmt jetzt, aber nein, es ist nicht so leicht, wie man denkt. Wirklich nicht. Es gibt noch eine andere Methode, wie du das machen kannst. Nee, jetzt nicht. Ich muss mich konzentrieren. Halt mal's Maul. Du musst was sagen, sonst ist Stille. Geht's Notband an. Oh Gott, oh Gott! Jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe das Eigelb wieder verloren. Ist noch okay. Guck mir hier gerade dein Equipment an, ich sehe hier gerade deine rote Schale. Die ist ja nicht mal rund. Also die ist ja nicht mal. Das ist eine Designschale. Ja, merke ich auch gerade. Jetzt bewege ich aber keinen doofen Kommentar. Und das ist eine Designschale von Olli Ludolf. Von Olli Ludolf? Der ist doch tot. Ludolf? Okay, jetzt ist Folgendes passiert. Dieses eine Eigelbs ist so klein, dass es nicht in den anderen Deckel reinpasst. Was? Ich habe jetzt zwei Eierschalen und die eine Eierschale ist so klein, dass das Eigelb nicht reinpasst. Jetzt sehe ich gerade erstmal deine Auflaufform. Die ist ja gar nicht aus Glas. Nee, die ist aus Beton. So, Chris, ich habe jetzt noch vier Eigelb. 38 Minuten, end still counting. Ich habe vier Eigelbse im Mehl. Okay, sehr gut. Jetzt machst du... Warte, ich muss Hände waschen. Ich muss die Kamera benutzen. Es ist so aufregend, Alter. Leck mir den Arsch, diese Kocherei. Jedes Mal, wenn ich damit fertig bin, denke ich mir, ich mache nie wieder eine Kochausgabe. So, weiter. Okay, jetzt machst du 250 Milliliter Milch ins Mehl. Halt doch du dein Maul. Oder lass das erstmal, wir schlagen erstmal den Eischnee. Was denn jetzt? Lass das erstmal, wir schlagen erstmal den Eischnee. Mit meiner Maschine hier, ja? Mit deiner Maschine. Einfach rein da jetzt, oder was? Einfach hin. Und das muss jetzt so weiß werden, wie Sahne. Genau, dass das richtig, dass du das umdrehen kannst, den Bottich, und die stehen bleibt. Ach, das ist dieses Ding auf dem Kopf. Ja. Was ist dieses Ding auf dem Kopf? Ja. Na, lacht er. Es wird schon... Das ist natürlich hier ein Hochleistungs-Philips-Rasenmäher, den ich da benutze. Hörst du es? Ja. Geil. Wie lange dauert das, bis das dann so fest wird? Also es ist 40 Minuten. 40 Minuten? Ja. Ja. Klar. 38 haben wir noch, ja. Ja, gibt es sonst noch irgendwas in der Politik zu besprechen, was es zu besprechen gilt? Ja, ich musste gerade mal gucken, also... Dauert das lange oder müsste das jetzt schon soweit sein? Nein, noch lange nicht. Es dauert schon seine 3-4 Minuten. Und du bist ja auch erst 25 Sekunden... am Gange. Wieso gibt es dafür keine Maschine? Achso, gibt es ja eine. Hab ich eine Dunkle Energie aus Kolumbien. Immerhin leiser als gedacht. Ich hätte... Ja, muss ich auch sagen, das Geräusch ist wirklich sehr angenehm. Ja, das ist die Philips... Flüstermaschine. Soll ich mal ein Turbo reinmachen? Mhm. Geil. Extremsportlerin nach Unfall. Mein Körper war matsch. Man würde jetzt denken, das ist eine Bildschlagzeile. Nee, ist Süddeutsche. Also, jetzt pass mal auf. Mhm. Nee, ich kann es noch nicht über den Kopf. Aber es wird schon. Ja, ist doch schön. Da freue ich mich, wenn mir so schwere Sachen gedingen. Weil ich weiß, dass Eier rühren... dass das nicht leicht ist. Das kann nicht jeder, wa? ADAC-Test. Radfahrer leben in Großstädten gefährlich. Ja, wenn sie auf dem Fahrradweg fahren, nicht. Kaltes Wasser, grüner Hanf. German Özdemir. Das ist eine Pfeife, du. Das ist eine Pfeife. Was ist denn eigentlich die bessere Stadt? Langenhagen oder Hannover? Gar keine von beiden. Beides scheiße. Also die Wahl ist... Warte mal. Soll ich es mal probieren, wenn ich es umdrehe? Also es rutscht noch ganz leicht, aber ja. Du kannst fast... Ich habe Angst. Soll ich es einfach mal über den Kopf halten? Ja, wenn du filmst. Wie denn? Ich habe es jetzt fast auf dem Kopf. Ich traue es mich nicht. Ich will noch einmal kurz hier Sicherheit. Junior Hayali, die gucke ich mir jetzt an, die Ice Bucket Challenge. Ich kann mich nicht... Ich kann mich nicht filmen, weil ich habe mich nicht rasiert heute Morgen. So... Also, hält, es hält, wenn ich es umdrehe, hält, es hält. Chris, es hält. Ja, ist doch schön. So, jetzt, wie geht's weiter? Jetzt gucken wir, jetzt stellst du das erstmal in den Kühlschrank. In den Kühlschrank, gut. Habe ich, geil, das hält. Boah, ich muss fotografieren kurz. Ja, erzähl mal, was ich jetzt machen soll. Sag mal, diese Eisbucket-Challenge, der Nächste, der die Eisbucket-Challenge macht, egal, wer es macht, hau ich in die Fresse. So, weiter. Ja, jetzt gucken wir erstmal in den Ofen, wie es aussieht. 20 Minuten sind um. Das ist im Ofen, meinst du? Ja. Ja, es hat jetzt eine schön goldbraune Farbe. Ja? Ja. Der Brokkoli ist schön grün. Mach mal ein Foto und schick's mir. Mit was denn? iPad oder was du da hast? Da muss ich mal kurz die Basis verlassen. Mhm. Wird auch gleich die Verbindung schlechter. Ehrlich? Diese AirPod Extreme, die kannst du dir ins Arschloch schieben. Das ist nicht AirPod Extreme, das ist die Fritzbox. AirPod Extreme so. Funktioniert hervorragend. Ah ja, komm, erzähl mir doch nichts. Ja, nur weil du eine schwule Sau bist. Du, ich bin auch Fritzbox. New York Times startet so, Kampagne für Cannabis-Legalisierung. So, Bild kommt, Chris. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Na? Ist noch nichts da? Ja, ich habe extra auf langsam senden gemacht. Ach so, jetzt ist es da. Da schauen wir mal, Marile. Kleines, geiles Marile. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch wirklich gut aus. So, machst du auf 165 Grad? Kleines, geiles Marile. 165. Ja. Ja, versuche ich. Ja, habe ich. Die Schale ist, die Schüssel ist doch gar nicht so voll. Ja, was jetzt weiter? Hättest du da noch einen Zentner Nudeln reinmachen können? Soll ich wieder zumachen? Ja, mach zu, 165 Grad, lassen wir laufen. Ja. Ich stelle nochmal, warte mal, ich versuch's nochmal. Siri, jetzt hier, ich hätte gern einen Timer auf 15 Minuten. Okay, 15 Minuten. Siehst du? Los geht's. Wir verstehen uns. Los. Wir verstehen uns. Ja, okay. Okay, jetzt machst du 250 Milliliter Milch in das Mehl-Eigemisch. 250 Milliliter. Alter, halbe Stunde. Es könnte gut gehen. Es könnte gut gehen, Hase. Es ist ja gar keine Familie zu Hause aktuell. Ja, 250 Milliliter könnte man jetzt auch ein Viertel Liter sagen. Für alle Reds-Hörer, ja. Dann haben wir ja einige wieder mit dabei. Echt? Ja, hört man ja. Folgst du Reds auf Twitter auch nicht mehr? Ich hab denen noch nie gefolgt. Natürlich, du warst früher, hast du immer mitgemacht bei den Verlosungen und so. Was? Was für Verlosungen? Natürlich, brauchst du ja mir nichts vormachen, Chris. So, 250 Milliliter, rein in das Mehl? Ja, rein ins Mehl. Hab ich. Quirlen. Knapp am Riss vorbei. Kann ich wieder mit dem Gerät da rein? Ja, kannst machen. Aber vorsichtig. Vorsicht ist geboten! Ja, vermischt sich. Vermischt sich, gut. Also das funktioniert schon mal mit dem Vermischen. Dampft ein bisschen. Wahrscheinlich, weil es heiß ist. Jetzt wird da so eine gelbliche Schlotze draus. Mhm. Muss so sein. Sag mal, wenn es klumpenfrei ist. Oh, das wirkt. Gib mal ein bisschen mehr Gas damit, obwohl. Ja. Und 250 Gramm sind ein Viertel Kilo. Was? Und 200, ja. Entschuldigung, Feller, ich bin noch nicht so lange wach. Ja, du hast recht, ja. Der Feller schreibt hier im Chat für die Reds-Hörer mit. Also, das ist mach, einfach. Das ist ganz gut. Mach das einfach, Feller. Frag mal den Feller, ob der Rudi Feller. Frag mal den Feller, ob der auch Seamus-Fan ist. Das würde mich mal interessieren jetzt. Feller, bist du Seamus-Fan? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Nee, wenn nein, brauche ich nicht beantworten. Okay, wenn ja, was gefällt dir an Seamus? O'Shaughnessy hieß er ja früher, ne? Der war ja früher mal Bodyguard von Snoop Dogg. Was? Ja. Das war Brutus Clay. Ach so. Stimmt. Die verwechsel ich immer, die beiden. Der Brutus Clay, das war doch der bei UFC in Tulsa, ne? Ja. Der da gekämpft hat. Als Heel, ja. Ja, muss man auch wirklich sagen, als Face ist der wirklich eine Katastrophe. Als Heel kann man eventuell mit dem leben. Ich fand super in seinem ersten Run gegen Cena. Ja, fand ich auch. Und ich fand auch die Fehde gegen Big Show gut. Die hatten überraschend starke Matches. Kannst du dich noch erinnern? Ja, kann ich mich erinnern. Das war Brody's. Ja, gut. Ob pass mal auf, muss ich da noch Zucker reinmachen? Da kommt noch einiges rein. Achso. Ich wollte mich nur absichern, weil das... Wie ist denn die Konsistenz? Meinst du, ist schön? Es ja, ist noch leicht flockig. Ganz leicht. Gerade am Rand so. Das ist ganz schwierig, das reinzuholen. Mhm. Ja, dann machst du mal aus das Gerät und machst es vom Rand in die Mitte. Ach stimmt, mit dem Löffel könnte ich das machen. Mit dem Löffel oder sonst an. Oh cool, ja, Big Show vs. Seamus war geil. Vor allem das Finish in einem Match. Ja. Das ist ja eine geile Idee mit dem Löffel. Ja, das sind so diese kleinen, das habe ich 3 Jahre gelernt, weißt du? Ja, das sind so die. Ich frage mich auch immer, was man eigentlich als Koch lernt. Das war's. Das ist es, diese Randtechniken, die du da einfach hast. Randgruppen. Du weißt einfach, wie du mit Randgruppen umgehen musst. Gibt's eigentlich den Randgruppenfunk noch? Die wollten noch mal, dass ich mit denen einen Gaming-Podcast mache. Ja, der heißt aber jetzt Night of the Roundtable. Ah. Weil sie sich halt, zeitweise haben sie sich Randgruppenfunk genannt und dann Knights of the Roundtable, weil sie immer über alles ranten, ist so die Idee. Aber die veröffentlichen äußerst selten Folgen. Ja, aber dann höre ich sie eigentlich immer ganz gerne. Ah, schön. So, soll ich nochmal mischen? Ja, mach nochmal einmal. Eine Mischung, ja. Mach mal die Mische klar! Cem, mach mal eine Mische klar! Mach da! Mal gucken, was so in der Hatz abgeht. Hatz.de, Junge! Heute kommt die neue Jan Böhmermann-Show auf RTL. Geil. Ja, dachte ich mir, dass ich damit kriege. Da kriegst du mich. Da krieg ich dich. Auf in die neue Saison, Hannover. Unfallopfer soll an Östra zahlen. Was? So, das Opfer? Also, jetzt habe ich hier die Matsche fertig. Matsche, Pampe. Okay, jetzt machen wir da viele Sachen rein. Zucker. Wie ist denn die Konsistenz? Nimm mal einen Löffel und lass mal so abtropfen vom Löffel. Nee, mach ich nicht. Tropft nicht ab. Das rinnt so wie ein Teig nach unten, so zieht Fäden und ist halt dick. Ist es sehr dick? Nee, es ist so wie verlaufener Käse. Dann mach nochmal, nimm mal deine Milch. Ja. Und mach mal einen Schuss rein, so. Was, 50 Milliliter? Ja, was jetzt, ein Schuss oder 50 Milliliter? Ja, mach Milliliter. Einen Schuss rein. So, schubs einmal reinschießen. Hab ich. Okay. Jetzt nimmst du Zucker. Zwei ja. Esslöffel circa. Mach mal zweieinhalb. Zucker, 2,5 Esslöffel. Ja. Puh, Gott, das ist so aufregend alles. Ich habe gestern WWE Countdown geguckt. Top 10 Hell in a Cell Matches. Moment. Zwei Esslöffel, gell? Zweieinhalb. Gehäufte? Zweieinhalb. Gehäuft? Ja. Ja. Den halben auch gehäuft? So, ja, hab ich. Hast du. Jetzt machst du einen halben Esslöffel Zimt rein. Einen halben Esslöffel Zimt? Ja. Ich wollte es nur mal wiederholen. Ja. Du hast den Auflauf, hast du im Hinterkopf. Ja, guck doch mal rein. Da dürfte großartig nichts mehr mit passieren. Dürfte nur noch brauner werden. Halber Esslöffel Zimt. Guck mal bitte rein durchs Fenster. Moment, ich bin gerade beim Zimten. Hat er? Ja, der wird da trockener jetzt, so sieht es jedenfalls aus. Was? Ja, halber Esslöffel Zimt, weiter? Na mach doch mal! Ja, ich überlege, meine Fresse! Zimt haben wir drin, Zucker haben wir drin. Mixen. Der Film muss ich bestimmt auch noch schneiden. Ja klar, wir haben aber noch genug Zeit, 25 Minuten. Deine Familie müsste jetzt aber langsam mal nach Hause kommen. Ich weiß auch nicht. Oh, das riecht geil. Ja, jetzt. Und wenn du das gemacht hast, wie, von wo bis wo geht deine Herzskala nochmal? Moment, ich muss mich konzentrieren. Ja. Von 0, da geht's ja los. Also 0 ist wirklich das Erste. Hm. Und dann 9. Okay. Everything is awesome. Ich glaub, ich muss noch mal, von außen muss ich, glaube ich, noch mal was ein bisschen rein mit dem Löffel. Den Trick mit dem Löffel muss ich, glaube ich, noch mal machen. Okay, machst du den Trick mit dem Löffel noch mal und gleich probierst du den Teig. Wenn er oh, geil schmeckt, mich. Haben wir gewonnen. Oh, da unten läuft eine Fliege. Mhm. Eine Küchenfliege. Feller, wie warst du mit Raw zufrieden? Auch der Jan ist natürlich gerne angesprochen. Wie wart ihr mit Raw zufrieden? Wir machen ja heute um 18 Uhr live noch eine Non-PG-Ausgabe. Und ich muss wirklich sagen, um das schon mal vorwegzunehmen, ich war nicht ganz zufrieden mit dieser Ausgabe, aber hab tierisch Bock, drüber zu reden. Ja, keine extremst, Sorge, wir hören nicht gleich wieder auf. Bietet extremst viel Angriffsfläche, diese Ausgabe. Aber Ich freue mich drauf. Ja, keine Angst, wir hören dich gleich wieder. Furchtbar, sagt der Feller. Naja, so ganz so schlimm fand ich es dann doch nicht. Weil nicht schon. Du fandest sie furchtbar? Ich fand das mit Kane, Rollins und Ambrose. Fand ich furchtbar, Und Rollins, Kane und Reigns fand ich ganz gut. Ich fand das mit den Bellas ganz gut. Dass sie ihr da mit dem Mikrofon eine rübergezirbelt hat, das fand ich ganz geil. Jetzt probieren wir den wie Ricky sagt, scheiße, jetzt habe ich es angemacht, obwohl ich draußen war. Jetzt ist ein bisschen hier in der Küche verspritzt. Aber das. Der Feller sieht das wie du. Es war so schlecht, dass man gerne drüber redet. Und das sehe ich auch so, ja. Ich habe aber schon wieder Bock auf Lesnar, Cena bei Night of Champions, muss ich sagen. Ich find's lecker. Weil die muss nochmal kosten. Ja. Ich find's lecker. Ja? Ja. Ist nicht gritzesüß, ist lecker. Ja, ist lecker. Könnt ihr mir vorstellen, dass ich jetzt einen ganzen Esslöffel esse? Okay. Ja. Schön. Dann haben wir das. Den Eischnee haben wir im Kühlschrank. Jetzt machst du bitte die Pfanne an auf 5. Pfanne an auf 5, ja, hab ich. Okay, jetzt nimmst du dein Stück Butter. Butter, ja, wie viel ungefähr? Was ist ein Stück? Nee, du nimmst das Butterstück raus. Was, das eine ganze Prügel oder was? Nein, aus dem Kühlschrank. Ja, hab ich. Jetzt schneidest du da eine Ecke ab. Was ist eine Ecke? Ja, so den 90-Grad-Winkel schneidest du halt ab und nimmst ihn in die Hand. Alles ist besser als Belanglosigkeit, das sehe ich genauso. Die also WWE, warte mal, halt jetzt schnauze mal mit dem scheiß Wrestling-Rotz. Jetzt hör mir hier zu. Was ist bei dir eine 90-Grad-Ecke? Wie viel ist es ungefähr? Ein Esslöffel oder was? Es ist scheißegal, wie viel es ist. Damit reiben wir nämlich nur die Pfanne ein. Ja, das muss ich doch wissen, weil da brauche ich keine neue Butter aufmachen, sondern kann hier eine schon offene Butter nutzen. Ja, kannst du machen. Aber einfach so eine Ecke halt. Ja, nimmst ein Stück geil. Ja, hab ich. Nimmst in der Hand und reibst die Pfanne mit aus. Mit der Hand? Mit dem Stück Butter in der Hand, natürlich, Mann. Ja, da kann man doch mit der Gabel oder so ran. Nee? Schwule Fatze, der Typ, du. Was? Nix. So. So, ich guck mal, was die Stadt Hannover noch zu bieten hat. Jetzt hab ich das eingerieben mit dem Löffel. Mit dem Butterstückchen. Und hab aber noch Restbutter. Was mach ich mit der? Der Jan hat geschrieben, die steckst du dir ins Arsch. Kann ich durch die raustun, oder was? Chris! Ja, was, hast du auch den Rand eingerieben? Ja! Auch den Boden gut ordentlich eingerieben? Es ist eingerieben. Die Butter entrinnt. Blubbert's denn schon? Nein. Schmeiß das Stück Butter da rein. Wie viel ist das denn gefühlt? Na, jetzt noch so, ein Daumen. Schmeiß rein, lass da gehen. Ich habe das Gefühl, wir sind die einzigen WWE-Fans hier nur noch. Der Jan hat nämlich hier geschrieben, dass er nur noch vorgespult hat und das, was er gesehen hat, war ganz okay. Beim Spulen. Weiter. Ja, jetzt heben wir den Eischnee unter die Masse. Was? Jetzt heben wir den Eischnee unter deine Masse. Ich hab's verstanden, aber ich hab's nicht glauben können. Richtig, aber nicht mit dem Rührbesen oder irgendwie sowas, sondern da nimmst du jetzt so eine, ich wusste, dass Chris jetzt sagen würde, schieb es dir in den Arsch. Was? Jetzt nimmst du so einen Sparspachtel. Ein Sparschwein? Ein Spachtel. Du meinst jetzt dieses, was so ein bisschen gummiert ist von dieses genau, Ding da? Genau, aber mit so einem Stiel dran. Oh, ich weiß, dass ich sowas mal irgendwo gesehen habe. Ich weiß nur nicht, ob das bei mir war. Ja. Könnte die Frau das haben? Dreh mal den Ofen auf 160 Grad. Ich hab auf 160 Grad. So, hab ich. Wo bleibt die Familie? So, jetzt nehme ich dieses Mehl hier, die Mehlspitze oder was das ist. Und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt, was denn jetzt? Jetzt mache ich jetzt. Jetzt tust du den Eischnee da rein in die Masse. Einfach mit diesem Ding rein, alles. Oben drauf. Und dann, ja, nimm mal erst die Hälfte. Die Hälfte? Ja. Da habe ich jetzt oben drauf geworfen. Okay, jetzt mengst du das unter. Vorsichtig, dass wir nicht dieser Eischnee. Der Eischnee unten bildet sich so Wasser. Ja. Dann den nicht rein. Den nicht rein. Du nimmst mit dieser der ist am Pumpen, der Typ. Einfach jetzt hier rein oder rühren. Ja. Du musst es rühren. Was muss ich aber jetzt machen? Aber nicht das Wasser mit in die Menge, in die Masse. Ist nicht drin, was muss ich jetzt rühren oder was? Na, aber vorsichtig. Wieso denn? Weil in diesem Eiklar, da ist ja jetzt Luft eingearbeitet. Und diese Bläschen, die wollen wir nicht zerstören. Wir wollen jetzt den Eischnee mit dieser Schlotze leicht in Verbindung bringen. Leicht in Verbindung bringen. Ich versuch's. Versuchst es, es wird funktionieren. Ich mach ganz langsam. Ganz langsam. Und wo bleibt die Familie? Wir sind nämlich gleich fertig. Halt doch die Gosch jetzt. Es ist total aufregend. Ich kann so nicht arbeiten, wenn die Familie nicht mitarbeitet. Hier ist was los. Hier ist was los. Chris, ich habe das Gefühl, dass ich das, also das Bild. Schick mir mal ein Foto. Aber nicht lachen. Nicht lachen, habe ich gesagt. Nein. Deutschland schickt Soldaten in den Irak. 6 jetzt, oder sind nochmal 2 hinterher gefahren? Ja, also ist wieder einer abgereizt. Einer hat das Gepäck nicht angekommen, war am Flughafen. Da hat er gesagt, da gehe ich wieder. Foto ist raus. Ah ja, okay. Sagt, dass es gut ist. Was ist mit dem Ofen, Herr? Nichts, das Essen ist fertig. Wir warten auf die Familie. Was ist mit dem oben mit der Pfanne? Die ist so, da ist jetzt so ein Film drin, so ein Butterfilm. Ja, nimm die runter. Was ist denn jetzt los? Der Timer abgelaufen, der Auflauf ist fertig, verdammt. Soll ich den Auflauf ausmachen? Mach mal auf 120. 102 habe ich. So, jetzt. Okay, weitermengen. Aber ganz vorsichtig. Dass es eine Masse ist. Ach so. Eine Masse, okay. Eine Masse mit Luft sozusagen. Ja. Es ist aber auch schwierig. Bisschen wenig, oder? Halt deine Scheißfresse. Ist sehr wenig Teig, scheiße, Alter. Weil du dummes Schwein bist. Wen juckt das, wenn ich dann noch was wegschmeiße? Lieber habe ich doch zu viel als zu wenig. Aber ich habe doch lieber zu viel als zu wenig. Das Schlimmste, was man immer machen kann, ist, wenn man Leuten sagen muss, ich habe nicht mehr. Lieber habe ich zu viel als zu wenig. Ja, ist sehr wenig Teig. Ja, weil du doof bist. Wieso machst du das immer? Du machst immer so wenig. Dann hat man halt weil ich nicht wegschmeißen will. Ich hätte es gegessen. Ist sehr wenig. Du kannst mich mal. Ist wirklich extrem süß. Da versinkt ja nicht mal der Löffel drin in der Masse, ne? Halt's mal. Nee, sag doch mal. Doch, versinkt. Scheiße, ist das wenig. Also so wenig ist es nicht, finde ich. Ja, es muss für 3 Personen reichen, ne? Ja, das habe ich dir gleich gesagt. Dann hast du gesagt, das reicht. Scheiße, ist das wenig. Also das heißt, ich habe mir das gleich gedacht und habe ich gesagt. Das ist viel zu wenig. Ja, du hast das so gesagt. Scheiße. Hast du verhauen. Dann kriegt das halt nur die Mia. Das ist viel zu wenig. Da kriegen wir nicht mal eine Person mit satt. Wie kann man nur so doof sein wie du? Das ist ja so wenig. Mittlerweile glaube ich wirklich, dass du heimlich Reds hörst. Ich habe noch nie so wenig Teig gesehen. Ich auch nicht. Das letzte Mal, wo ich so wenig Teig gesehen habe, weißt du, wo das war? Ja. Im Zweiten Weltkrieg. Aber da hatten sie ja nichts. Nee. Wie lange soll ich denn jetzt hier eigentlich noch rumstehen? Ich überlege, ob wir noch Teig nachmachen. Du hast ja wohl nicht mehr alle Tassen am Sack. Jetzt mach mal hier. Ja, aber wir haben doch noch Eischnee. Wir müssen ja nur noch schnell eine andere, noch mehr Schlotze machen. Alter. Das Was Essen denn? Unten wird doch schon schlecht. Was denn? Das sah von so gut aus. Und jetzt sieht es so trocken aus. Ja, dann hol. Wo ist denn die Familie? Die sind gleich da, um 9:30. Kommen die, 9:30 hast du gesagt. Okay, dann nehmen wir den Teig jetzt. Okay, was mache ich jetzt damit? In die Pfanne. Alles? Ja. Auf dem Herd oder soll ich die von der Herdplatte weglassen? Was? Soll die Pfanne auf den Herd? Wieder auf den Herd. Blubbert die Butter. Ja, ich hab's doch runtergetan. Wie soll denn das blubbern, du dumme Sau? Dann tu also nochmal auf den Herd. Tu nochmal auf den Herd und mach den Teig nicht rein. Jetzt nimmst du die Äpfel. Einen Apfel. Ich hab auch nur einen Apfel aufgeschrieben. Ja, es ist ja nicht so, dass wir auch mal manchmal so einen Apfel essen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die Äpfel wegschmeißen müssen, weil ich da 2 liegen habe. Nimm den Apfel. Nimm den Apfel. Hab ich. Jetzt schneidest du. Pass auf, du weißt ja, da in dem Apfel sind Kerne. Ja, echt, Mensch, ey. Gott sei Dank. Hättest du uns kurz gegoogelt. Jetzt schneidest du, du weißt ja, wo gefühlt die Kerne sind, ne? Mein Gott, komm auf den Punkt. Das ist ein Apfel. Schneid die eine Seite ab und die andere Seite. Was? dass du zwei so Apfelplatten hast, die so aussehen wie die Zwiebel vorhin. Hä? Bist du bescheuert oder was? Jetzt gib dir doch mal Mühe. Schneid die eine Seite ab und die andere Seite. Was denn das? Das ist ein rundes Ding. Stell den Apfel hin, dass der Bürzel nach oben guckt. Dieses hab ich. Ja, und jetzt schneidest du mit dem Messer eine entlang deiner gedachten Kerne. Schneidest du jetzt runter. Nee, gib dir Mühe. Die Zeit rennt weg. Ich raste auf. In die Mitte, durch die Mitte durchschneiden oder was? Nein, nicht halbieren. Dass praktisch der Apfelstrang, der Kernstrang in der Mitte zurückbleibt oder was? Genau. Ja, dann sag das doch. Ja. Und da soll ich zwei Hälften draus machen, ja? Ja, du hast ja rechts und links. Dann. Ehrlich. Du musst es nur richtig sagen. So wie du es erklärst, ist halt immer falsch. Was macht die Pfanne? Ja, weiß nicht, steht halt da so rum. Blubbert die Butter? Nö, die ist so fest. Aber hast du wieder aufgestellt auf 5? Ja. Was so, jetzt habe ich die zwei Apfelhälften, habe ich jetzt da. Jetzt legst du die Schnitthälften aufs Brett. Ja. Und jetzt schneidest du einen halben Zentimeter dicke Scheiben runter. Halber Zentimeter dicke Scheiben. Also so Streifen. Ja, dass du dann so Apfelscheiben hast im Prinzip. So Apfelstücke, so Scheiben. So Scheiben, ja. Ja, also nicht der Länge nach, sondern schon so dünne Scheiben. Also du willst ja, keine... kannst dich noch an das Bild erinnern, was ich dir geschickt habe gestern. Ja, du willst so mehrere Apfelscheiben haben, aber du meinst jetzt nicht eine runde Scheibe, so, das meinst du nicht. Nein, ich meine so wie auf dem Bild, dass du da diese so fächermäßig... Hab ich ausgeblendet. Dass du da so fächermäßig die Apfelscheiben gleich drüber legst. Hab ich ausgeblendet, das Bild. Aus meinem Leben habe ich das was ausgeblendet. Was knallt denn da so? Ich weiß nicht. Was knackt denn da? Mir fliegt immer die Sicherung raus. Jetzt kriegt er schlechte Laune, weil der Auflauf trocken wird. Ja, der wird nicht schmecken. Der hätte vor einer halben Stunde geschmeckt. Ja, auf jeden Fall. Mein Gott, das ist auch kein Messer hier. Nee. Schneide, nicht drücken. Schneid wo sind denn die? Was macht die Pfanne? Was macht die Pfanne? Ihr brüttelt. Teig rein. Wenn die Familie gleich nicht kommt, dann haben wir ein Problem. Die hau ich auf die Fresse. Teig alles rein. Alles rein. Oh, da ist aber ganz schön viel Teig. Ja? Ich finde schon. Also ja, die Pfanne ist gut gefüllt. Schick mal ein Foto. Ich kann nicht, mach den Teig gerade rein. Schick hast du mir den Foto dann gleich. Den Foto bitte. Den Foto. Du bist auch so ein den Foto. Es war auch gestern, wo ich die Fische gekauft habe, ganz lustig. Die Verkäuferin hat so gesagt, sind ihre Wasserwerte okay? Hab ich gesagt, ja, ja. Und dann sagt sie, ich gebe Ihnen hier mal noch ein Blatt mit, damit Sie wissen, wie Sie die Fische pflegen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich weiß das alles. Ja. Kim Jong-un hat jetzt auch einen Undercut. Hat er jetzt auch bei Bayern unterschrieben? Kim Jong-un hat einen Undercut. Für die Verteidigung oder für einen Angriff? Eher ein Angriff, ja. So, schickst du mir gar nicht Foto. Mach ja. Doch mal ein bisschen Banane. Ich wollte sagen Piano. Wo bleibt die Familie? Der Auflauf ist gleich nur noch Schrumpel. Foto kommt. Jetzt dreht ihr das iPad durch. So, jetzt ist der Kack da in dem Ofen drin. Die Herdplatte steht auf 5. Was? Ja. Hallo? Ja, hallo. Ist auf 5. Ja. Bild ist da. Oh, ist das wenig Teig. Alter, ist zu wenig. Das ist ja ein Crepe. Wir wollten einen Pfannkuchen. Arschloch. So, ist das Alter? Wenig Teig. Okay, jetzt hast du deine was machst du denn da mit den Äpfeln? Hier ist das eine ist Fliege. Eine Sache von 20 Sekunden. Ich bin noch fertig. Ich jag eine Fliege. Hier ist eine Fliege. Äpfel, okay. Ich hab alles. Was machen wir jetzt? Hast du die Scheiben? Hast du die Scheiben? Du hast eine Scheibe. Jetzt legst du die Scheiben auf den Kuchen in Fächerform. Einmal ringsrum. Schön aber, schön. Einfach so drauflegen. Ja, so drauflegen. Schön in Fächerform. Rundrum. Jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe. Ich muss jetzt schon lachen, weil das wird nix. Sieht es bescheuert aus. Oh Gott. Aber ist egal, schmeckt ja trotzdem. Aber kann die Pfanne eigentlich in den Ofen? Wie, warum denn? Weil die gleich in den Ofen muss. Wie kann die in den Ofen? Woher soll ich das denn wissen, ob die das kann? Ja, dann würden wir gleich mal testen, ob die in den Ofen kommt. Wenn nicht, kaufe ich dir eine neue. Wegen dem Plastikgriff. Ja. Da ist ein Plastikgriff dran. Ein Plastikgriff. Ein Plastikgriff. Du bist doch ein huriges Mistvieh, bist du doch ein huriges. Kennt man ja bei Twitter, die GIFs, die Plastik-GIFs, ne? Huriges Mistvieh bist du. Was machst du da? Du hast, ich leg die Fickscheiben da hin. Schick mal gleich ein Foto. Nee. Mist, mir gehen die Scheiben aus. Ja. Ich muss den Abstand ein bisschen vergrößern. Das ist hast halt du keine Turbine. Scheiben mehr? Du hast doch noch eine Hälfte. Ja, das ist halt eine Turbine. Nee, ich habe auf beide Hälften geschnitten. Eine Turbine. Was ist denn eine Turbine? Der Chat schreibt auch nichts mehr. Logisch, die sind völlig euphorisiert, was jetzt gleich passiert. Jetzt fehlen mir noch 3 Apfelstücke. Ich dreh ab. Ich lass das so, weg mit dem Arsch. So, okay, mach hast Bild. Du? Ich mach jetzt ein Bild. Ja. Und so lasse ich das. Ich will nichts hören. Das geht so. Ja. Wo bleibt denn die Familie? Die holen wahrscheinlich die Pizza. Und nee, der kocht wieder. Ja. So, was machst du da jetzt? Was machst du da jetzt? Ich warte auf dich. Okay, jetzt machst du da Zimt drüber. Wie viel? Streue so einfach, dass es ein bisschen bedeckt ist. Sieht doch gut aus. Über die Äpfel oder über alles? Über alles. Ja. Da ist ihm der Apfel ausgegangen am Ende. Du bist ein deckiges Mistel. Bist du doch. Du bist doch ein Mistel, bist du. Sieht so schön aus. Na, was denn jetzt? Hast du Zimt drüber gemacht? Na klar, Zimt und Zucker. Ja, so, und jetzt haben wir das Problem, wir sind fertig. Wir würden jetzt nämlich den Auflauf rausholen. Das machen wir einfach so. Pech, wer, wenn ich pünktlich ist, hat Pech gehabt. So, Auflauf raus. Jetzt machst du die Pfanne rein in den Ofen. Moment mal. Jetzt muss ich ja erstmal den Platz hier wieder machen, für dass ich das den anderen Käse rausholen kann. Foto mal von dem Auflauf. Sieht da jetzt scheiße aus? Wenn er draußen ist, mache ich ein Foto, okay? Können wir uns darauf einigen, Detlef? Ja, ja. Oh, 5:30, Alter, Punktlandung. So, und mein Plan war ja, während ihr jetzt den Auflauf esst, hättet ihr schön also den... Also der ist sehr, die Nudeln alles sind richtig verschrumpelt. So, also wenn, jetzt die Pfanne rein, oder was? Ja, jetzt die Pfanne rein. Und, nach oben, ins oberste Stüblein. Machst du Oberhitze? Oberhitze? Ja. Hab ich nicht. Ich hab nur so, Unterhitze. Jetzt höre doch. Mein Plan war, dass nein, ihr jetzt... stopp, ich habe keine Oberhitze. Was soll ich dann machen? Umluft. Und wie aber viel Grad? Wie viel Grad? 150, 60. Und du bist ja sicher, dass das geht mit dem... Nee, mit bin dem ich Dreck. Mir nicht sicher, nee. Aber das werden wir jetzt sehen. Zur Not müssen wir also neue Pfanne kaufen. Ja, vor allen Dingen auch einen neuen Herd, weil das tropft ja da alles rein. Stimmt. Was ist denn daran jetzt so lustig? Ja, dann machst du ein Blech drunter. Das Plastik. Kannst du jetzt mal bitte dich hier konzentrieren? Wie lange muss der Scheiß jetzt da drinnen bleiben? Keine Ahnung, bis er fertig ist. Wie lange dauert das ungefähr? Dann kann ich nämlich hier mich davor setzen und den Griff beobachten. 10 Minuten. So, was ist jetzt? Ja, jetzt hör doch mal. Mein Plan war, dass ihr jetzt den Auflauf esst und in der Zeit, während ihr esst, der Pfannkuchen im Ofen. Gart. So, dann hättest du den Pfannkuchen aus dem Ofen rausgeholt und hättest richtig fett Puderzucker drüber gemacht. Eine richtig fette Ladung. Und dann hättet ihr den gegessen, aus der Pfanne raus. Hättet ihr den in Scheiben schneiden können oder in Pizzastücke und dann essen. So. Ja, jetzt sind wir halt an dem Punkt, dass wir jetzt hier den Dings probieren, da oder was. Ja, willst du den jetzt alleine essen? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt warten, bis die kommen wird? Ja, weiß ich ja nicht. Die wussten das ja, dass es so um die Uhrzeit das Essen gibt. Wenn die nicht da sind, was soll ich jetzt machen? Ja, dann ist alleine. Na, machst du mal ein Foto. Und du machst dann bitte auch ein Foto von dem Pfannkuchen, wenn du auch das Puderzucker drüber gemacht hast, ja? Ja, ja, ja. So eine Scheiße hier. Ich habe mir so Mühe gegeben und die kommen nicht. Was soll das mir eigentlich sagen? Wir haben ja schon ein paar Mal mitgegessen. Hat das vielleicht damit was zu tun? Ja. Dass sie beim letzten Mal sich dachten, naja, immer lieber unterwegs. Oh, Mensch, Stau gehabt. Es riecht total lecker nach Zimt, wenn ich da aufmache, den Ofen. Schön. Es riecht so lecker. So, jetzt brauche ich so mit zum Schieber oder mit einer Kelle. Weißt du, was ich mache mit der Kelle? Muss ja nicht schön sein, wenn ich alleine esse. Ist Optik egal. Also ich habe halt unten so schön motzelige Scheiße. Mhm. Und vom Geruch oben crunchy. Ja, crunchy würde ich nicht sagen, aber fester. So, ich habe jetzt einen Löffel und probiere. Ja. Der Gemüseauflauf ist ja wirklich kein Ding. So, ich muss ja, ist natürlich unheimlich heiß, das ist ja normal. Was? Was denn? Es ist ja normal, dass das sehr heiß ist. Das ist normal, ja. Ich puste. Also der Gemüseauflauf ist wirklich extrem unspektakulär. Den kann ich gut alleine nochmal nachkochen. Hm. Mmh. Schmeckt gut. Mhm. Deswegen haben wir nämlich diese Masse relativ salzig gemacht, ne? Weil das zieht ja alles ein da. Ja, also ich finde es gut. Ja, aber? Und es ist genau richtig für mein Kind. Aber mhm. Für mich könnte es noch würziger sein. Ja, okay. Aber Brokkoli ist richtig gut gegart. Also, weißt du, der ist halt richtig zart so. Mhm. Und die Nudeln zu weich oder geht noch? Moment, ich probiere gerade alles einzeln durch. Ach so. Die Karotten sind sehr gut. Ja, siehst du, weil wir die gefroren reingemacht haben und antauen lassen haben. Die Nudeln. Nudeln sind noch okay. Na, siehst du, super. Passt alles, schmeckt hervorragend. Ja, man hätte da jetzt noch ein bisschen Muskat reinmachen können, aber bin ich nie so der große Freund von. Mhm. Ja, nee, klar. Auch wegen religiösen Gründe, wa? Ja, klar. So, jetzt muss ich wieder nach dem Pfannengriff gucken. Also normalerweise ist der nicht für sowas geeignet. Normalerweise würde ich sagen, sind die immer geeignet. Wenn du nicht eine von Woolworths gekauft hast. Die habe ich jetzt hier auf dem Rummel beim Losen mal gewonnen. Ja, beim Dosenwerfen. Nee, beim Losen. Da hatte ich das Wort Bingo hatte ich zur Hälfte fertig und da habe ich schon eine Pfanne gekriegt auf den Kopf. Mhm. Also das Essen schmeckt gut. Was macht denn der Griff? Ist okay. Was macht denn der Pfannkuchen? Passiert da oben was? Der müsste ja ein bisschen aufgehen. Ich habe das Gefühl, er wird fester. Ja. Vor einer halben Stunde schreibt meine Frau und klappt alles. Die hat doch nicht mehr. Die hat nicht mehr alle beieinander. Also, ist mir jetzt auch egal. Mein Gott. Ich tue einfach so, als wäre nichts. Das gibt's nicht. Ich sage, ich koche für meine Tochter heute und stehe hier alleine in der Küche mit einem Teller Gemüseauflauf. Ja, mehr Hipster geht nicht. Leck mich am Arsch. Hätte ich auch noch die anderen Stunden Raw's War gucken können. Ach, die will ich jetzt auch gucken, aber ich gehe gleich Kaffee trinken. Ich auch Kaffee nicht. Zu trinken. Wie lange muss denn jetzt noch das Zeug da unten drin bleiben? Ja, so 6-7 Minuten. Okay. Ich beobachte. Wollen wir noch so lange warten, meinst du? Ja, klar, muss ich auch noch probieren. Ja, aber ich muss mich mal langsam anziehen. Das müssen die Hörer alles mitbekommen. Wie viel Grad haben wir denn eingestellt, den Ofen? Jetzt wird man nicht hektisch. 155. Mama, 160 habe ich aber gesagt. Ja, ist schwer abzuschätzen. Meine Skala hier geht zwischen 150 und 200. Also das ist immer ein bisschen. Und wir haben ja die Pfanne so ein bisschen vorgeheizt, vorgewärmt und die bringt ja auch ein bisschen Grundwärme noch mit für den Teig. Das bedeutet, unten ist der Teig grundsätzlich heißer als oben erstmal im Ofen und das sollte eigentlich bedeuten, dass der so ein bisschen aufgeht, der Teig. Ja, gebe ich dir recht. Geht er denn ein bisschen auf? Mhm. Würde ich sagen. Oder die Äpfel sind zu schwer. Oder das Plastik reagiert schon. Ist okay, eine Plastikpfanne. Benno Plundra ist tot. Ja. Hast du Bleach geguckt? Nee. Eine tolle Sendung auf dem NDR. Da haben sie über ich hab keinen Fernseher. Da reden sie über so Mythen. Und man soll ja immer, wenn man aus dem Urlaub kommt, soll man immer 5 Minuten alle Wasserhähne aufmachen, weil da das Keimwasser sich in den Rohren staut. Wusste ich gar nicht. Genau. Was denn? Quatsch. Ja, Quatsch. Wieso ist das so ein Quatsch? Ach, Quatsch. ist kein Quatsch. Ja, genau, du kommst aus Algerien, wo sie aus dem Scheißeloch das Wasser hochpumpen und dann, wenn die nach Hause kommen. Oh, eine Wespe ist hier reingeflogen. Raus, du. Wir haben, glaube ich, vorm Dachfenster ein Wespennest. Oh, das ist scheiße. Weil immer, wenn ich hier aufmache, sofort eine Wespe drin. Das ist scheiße. Ja gut, so ist es halt. Muss mit leben. Das ist nicht scheiße, das ist die Natur, Chris. Wer ruft denn jetzt an? Die Familie stehen im Stau. Nee, geh ich nicht ran. Kenn ich nicht. Wer ist denn das? Weiß ich nicht, kenn die Nummer nicht. So? Hitler gab Sprengungsbefehl. Er wollte Paris zerstören. Ja, das ist jetzt auch nicht so verwunderlich, dass Hitler seine Feinde ausrotten wollte. Also das ist jetzt noch keine Nachricht für mich. Bin mal gespannt, wer das ist. Geh doch mal ran. Nee, ist Anrufbeantworter. Nee. Nee. Schmeckt denn der Auflauf? Ja, der ist den gerne. Schön. Auflauf ist auch leicht, ist ne? Ja, glaub schon. Aber könnte, wie gesagt, noch ein Ticken würziger sein. Aber ich glaube, nicht für meine Tochter. Hast du das mit Zara mitbekommen, mit dem Judensternanzug? Mal was anderes. Kann man den denn bedenkenlos in der Mikrowelle denn nochmal warm machen? Ja. Oder willst du den eher in den Ofen packen? Ja, tu doch den ganzen Auflauf in den Ofen. Ist schon da. Also okay. Das würde ich so machen. Aber du kannst auch einzelne Portionen bedenkenlos in der Mikrowelle machen. Und würdest du dann, wenn du es in den Ofen so machst, würdest du dann wieder 160 Grad Umluft oder? Ja, da musst du halt gucken. Das würde ich jetzt höchstens nur noch einmal machen, weil es wird ja immer trockener. Ja. In der Mikrowelle wird es ja nicht so trocken. Genau, da kannst du auch nochmal Wasser drüber machen. Ja. So, immer noch drinnen lassen, die Panne. Ich habe meine Portion vom Gemüseauflauf jetzt erstmal gegessen. Nimm mal so ein Tuch, damit du den Griff anfassen kannst. Ich habe so Hände. Ja, was soll ich jetzt denn da machen? Rausholen oder was? Ja, guck mal drauf. Ja, ich guck drauf. Und jetzt? Wie sieht's aus? Ja gut, was soll ich denn da sagen, wie es aussieht? Foto. Oh. Mach den Ofen wieder zu. Ich kann doch nicht ein Foto machen, wenn der Ofen zu ist. Ja, aber die ganze Hitze geht weg. Das wirft uns um Lichtjahre zurück. Wir haben 35. Ja, meine Güte, er muss halt besser planen, du homosexuelle Mistsau. Wenn das jemand hört, der hört uns nie wieder. Was macht der? Wir sind schwulenfeindlich, denkt der. Nee, ich nicht. Nee, ich habe auch nichts gegen Schwule. Nee, du bist Anthony Pettis-Fan, von daher. Ich find sogar schwule Männer angenehmer als solche wie dich. Zwischenfall in Arizona. Neunjährige erschießt ihren Ausbilder. Ja, das war doch gestern schon in den Nachrichten. Jetzt hier, los, guck sie an. Na, was denn jetzt? Ja, warte. Ja. Du hast das. Mach nochmal Zucker drüber. Was für Zucker? Zucker drüber streuen. Hast du vergessen zu sagen, wa? Ja, hab ich vergessen zu sagen. Du bist so ein dummes Viech. Also wirklich. Ey, aber sieht doch geil aus, jetzt sag mal. Ja, außer dass wir halt wieder was vergessen haben, weil du nicht ja, aufpasst. Ja, haben wir was vergessen, na und? Ja. You got one job. Mir zu sagen, was ich drauf machen soll. I got one job and that job are fucked up. So, viel Zucker oder ein bisschen? Nö, Streusel. Das ist ein bisschen karamellisiert. Streusel mal drin. Ja, hab ich gemacht. Und wieder rein. Aber der Grill fällt. Ey, sieht doch geil aus, sag doch mal. Es sieht super aus, aber es ist echt eine Unverschämtheit, was hier abgeht. Wieso? Für der Familie? Ja. Diese Familie. Wenn die kommen, muss ich mich zusammenreißen. Sag ich dir ganz ehrlich. Nee, echt jetzt? Ey, ich sage, um 12:30 ist das Essen fertig. Und da kann man doch ein wenig, also wenn ihr jemand zu mir sagt, um 12:30 ist das Essen fertig, dann versuche ich spätestens 12:15 Uhr zu Hause zu sein. Ja. Gerade, wenn was frisch gekocht wird. Also wir reden ja hier nicht von einer Tiefkühlpizza. Das ist echt, das ist ja vor allen Dingen ein Unding. Ein kulturelles Happening, was wir hier veranstalten. Das tröpfelt mir jetzt zu sehr aus, weil dein Affenessen da drinnen im Ofen, das dauert jetzt zu lange. Es hält mir jetzt den ganzen Betrieb hier auf. Ja. Was heißt das mit auströpfeln? Naja, das müssen wir jetzt hier warten, bis der Mist fertig ist. Ja, also du hast, weißt ja, du machst da gleich aber noch ein Foto von, ne? Wenn der Kuchen fertig ist. Du bist mit dabei. Senden wir jetzt noch weiter, oder was? Ja, wir senden natürlich noch weiter. Ich muss es noch probieren. Das ist ja der Payoff, sonst ist ja der Payoff weg. Okay, dann rede mal kurz. Ich muss mein Handy aufladen. Ich muss mein Handy-Ladekabel holen. Ja? Ja, erzähl mal kurz was. Ja, ist wirklich so. Ja. Ja. Aber irgendwie unzufrieden mit dieser Kochausgabe, weil ich im Stich gelassen wurde. Von meiner kompletten Familie, von allen, wurde ich im Stich gelassen. Ich habe ja wieder gekämpft und habe neue Sachen dazugelernt, habe zum ersten Mal Eier aufgeschlagen und das Eigelbs vom Ei klar getrennt und habe hier so eine Art Apfelkuchen selber gemacht. Und als Dank dafür, dass ich mich hier hinstelle in die Küche und Gas wieder gebe da und alles versuche so zu machen, dass die Familie glücklich ist, als Dank dafür kommt keiner und lässt mich hier alleine zu Hause sitzen. Ich bin ja mal auf die fadenscheinige Ausrede gespannt. Hm? Ja, mir schmeckt's auf jeden Fall, Chris. Und warte, kann man noch Zwiebelplocken erkennen oder haben die sich aufgelöst? Ah, das ist ja jetzt, wo du sagst, kann man noch ganz leicht erkennen, aber man merkt's nicht. Okay, die sind also so zart, dass man sie nicht zerbeißt oder wenn man drauf beißt, dass man es nicht merkt. Mhm. Ja, ist doch gut. Also an die Zwiebeln hätte ich jetzt überhaupt nicht mehr gedacht, wenn du es nicht gesagt hättest. Ja, aber ist doch schön. Im Prinzip kommt uns immer was dazwischen. Es hat eigentlich jetzt alles geklappt vom Kochen her. Aber jetzt fehlt die Familie, ja. Also wichtig ist, wenn ich das nochmal mache, es muss würziger sein. Da immer, umso länger ich jetzt esse, umso mehr ist mir das klar. Es muss würziger sein. Ja. Aber das ist ja kein Problem. Ja. Und ich finde jetzt im Nachhinein das heutige Gericht zu unspektakulär für unsere Sendereihe. Ja, das habe ich ja eingangs gesagt. Aber wie gesagt, das Kind wollte Gemüse, das hat's jetzt. Aber ist nicht da. Das Kind ist nicht da, ja. Ja, aber egal, das macht jetzt auch nichts mehr. Beim nächsten Mal müssen wir wieder richtig was aus dem Hut zaubern. Okay, das, dann. Da will ich wieder gefordert werden. Und da können wir auch gerne wieder was Kulinarisches zum Besten geben. Was weiß ich, irgendwie, welche Küche finde ich denn noch gut? Asiatische mag ich schon. Ja, wir können auch mal ruhig einen italienischen Ausflug machen oder so. Oh ja, sehr gerne. Okay. Ja, sowas. So, was ist jetzt hier mit meiner Pfanne noch drinnen lassen, oder? Wir können ja. Ja, guck doch mal rein. Ja, was muss ich denn sehen, wenn ich reingucke? Dass der Zucker so ein bisschen karamellisiert ist, dass er sich so ein bisschen aufgelöst hat. Nee, er glänzt mir noch relativ quietschfidel entgegen. Okay, dann warten wir noch einen Moment. Ja. Und dann, bist du auch so enttäuscht jetzt von dieser Ausgabe? Nein, überhaupt nicht. Ich fand die Ausgabe. Nee, jetzt lass mich doch dann aber auch mal. Ich fand diese Ausgabe grundsätzlich sehr unterhaltsam, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich finde das Gericht, selbstverständlich, so ein Gemüseauflauf ist extremst unspektakulär. Mit dem Apfelpfannkuchen, finde ich, aber haben wir eine schöne Geschichte gemacht. Also ist extremst einfach, sieht, wie ich finde, was du da gemacht hast, sehr geil aus. Das stimmt. Und es ist wirklich schade, dass die Familie jetzt nicht isst. Ja, anders kann ich es auch nicht sagen. Die sind halt einfach nicht da. Ist deine Mutti schon? Wartet die schon? Nein, die kommt. Die ist pünktlich. Im Gegensatz zu manch anderen. Die ist pünktlich, ja. Also grundsätzlich mit der Ausgabe bin ich sehr zufrieden. Ich bin nur nicht mit meiner Familie zufrieden. Die Familie ist natürlich ausbaufähig. Müssen wir mal gucken, ob wir da in der nächsten Ausgabe was ändern können. Ja, dass wir die austauschen. Eine neue Familie dazu holen, ja. Dass wir die austauschen. Und okay, zum nächsten Mal werde ich gucken. Eventuell können wir wieder ein Dessert machen und einen Hauptgang. Oder wir machen einen ganz spektakulären Hauptgang. Also ich bin einfach total enttäuscht, dass da wirklich niemand kommt. Es ist jetzt 3:15. Ist Viertel vor, ja. Oder so rum. Ja. Lirum Larum, sagst du ja immer. Stil. Ja, Lirum Larum. Das gibt's doch nicht. Meinst du, die kommen nicht, weil sie denken, ich könnte das nicht, was du mir... Ja, glaube ich schon. Sitzen jetzt bei Meckes und essen Apfelecken. Ja, genau. Essen. Also dieser Zucker karamellisiert immer noch nicht. Also er ist immer noch, da habe ich zu viel Zucker drauf gemacht. Mach mal heißer, mach mal 170. Jetzt hau ich mal voll einen raus hier. 175 habe ich. Okay. Ja, aber wollen wir mal ins Italienische gehen, weil da muss ich wirklich sagen, da kenne ich mich aus. Weil ich habe unter einem hervorragenden, ich hatte ein gutes Jahr, hatte ich einen hervorragenden Küchenchef, einen Italiener, Marco Del Core hieß der, ein abgewichster Typ, wirklich. Marco hat Core. Ein abgewichster Typ hoch 10, aber phänomenaler Typ. Und bei dem habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt und da können wir wirklich dann mal in die Vollen gehen. Das so können wir mal machen. Garnelentechnisch oder was magst du da? Ja, irgendwas, dir wird schon was einfallen. Ich kann dir aber sagen, dass der Kuchen, sage ich jetzt mal, wirklich schön aufgeht. Ja. Ja, also er zieht sich natürlich am Rand so ein bisschen weg vom Rand, ja, dann wird er ein bisschen dünner. Aber er geht richtig schön auf, der sieht toll aus. Ich freue mich schon richtig, dann mit Puderzucker da mal reinzubeißen. Mhm. Sieht hervorragend aus. Und das ist wirklich was, ich glaube, mit so, das ist ein relativ einfaches Ding, ja? Ja. Aber ich glaube wirklich, dass Leute denken, du hast echt geile Skills, wenn du sowas auf den Teller, auf den Tisch stellst. Ja. Ja. Es geht ganz gut. Also ich finde, wenn du dann natürlich noch so eine Pfanne hast, wo du den Griff praktisch wegmachen kannst und dann einfach das Ding auf den Tisch stellst, das sieht mit toll aus. Mit Puderzucker drauf sieht geil aus, wirklich. Mhm. Ja. Leider werden nicht allzu viele Leute in den Live-Genuss kommen dieses Gerichts, aber ich esse den ganze Schale. Hast du dir auch verdient. Hast dich wirklich heute gut angestellt und was hältst du davon? Das ist jetzt wirklich ein Versprechen, dass ich auf der Arbeit ein Zwiebelschneidevideo mache in professioneller Umgebung und dass ich mir einen Kameramann da suche. Kannst du gerne machen, aber es gibt ja auch schon ein Zwiebelschneidevideo bei uns. Aber doch keins von mir. Und dann muss man sagen, das ist ja dann in Perfektion. Ne? Das habe ich jetzt überhört, aber du kannst natürlich gerne ein Konkurrenzvideo machen. Zwiebelschneiden in Perfektion. Das kommt dann auf unseren YouTube-Channel. Ja, aber ich schreibe dazu, dass ich es auch sehr gut kann. Ja, schreibst du dann dazu. Zwiebelschneiden. So, was ist jetzt hier mit dem Karamell? Guck mal rein, hol ihn raus. Gut. Ich habe auch keinen Bock mehr hier zu warten. Das ist so ein trauriger Tag. Ist auch so. Ja. Das ist so ein trauriger Tag für mich. Das stimmt wirklich. Erst haben wir unsere kompletten, gibt es schon einen ungefähren Erscheinungstermin für das Sonderheft? Nein, gibt es nicht. Aber man muss wirklich sagen, hab's rausgeholt. Ja. Jetzt Puderzucker. Ja, machst du mal Puderzucker drüber. Richtig schön, aber hast du da so ein wie machst du den Puderzucker drauf? Wie machst du den drauf? Aus der Tüte? Ja, ich habe halt hier so ein Päckchen, da ist Puderzucker drin. Okay, ja, klar, aus dem Päckchen. Nicht aus dem Päckchen drüber machen. Auf gar keinen Fall. Das ist doch wieder nur so ein optisches Ding jetzt, oder? Nein, wirklich, du möchtest da nicht diese Klumpen drauf haben. Jetzt nimmst du bitte ein kleines Sieb. Ihr habt bestimmt ein kleines Teesieb oder sowas. Ja, ja. Immer, ich bin so deprimiert. Mach immer, ich weiß nicht, ob man mir das auch anhört. Auch so ja, man hört es dir an, aber ich bin dafür umso euphorisierter. Ich werde mir heute dieses Infamous First Light kaufen vom PlayStation Store. Ja klar, du hast ja noch nicht genügend Spiele. Ja, ich werde es mir heute holen. Ich habe so und jetzt mache ich das übers Teesieb drüber. Ja. Machst du ins Teesieb rein und dann haust du das immer so gegen deine Innenfläche von der Hand. Ja, so. Ich bin auch nicht ganz doof. Also, naja, okay. Bitte? Richtig schön satschig, richtig fett Puderzucker. Nichts Geileres als Puderzucker. Das stimmt. Man kann auch Puderzucker selbst machen. Wo habe ich denn neulich Puderzucker verwendet? Ah, nee, warte mal. Wo habe ich denn neulich? Da hat Mia total abgegangen auf Puderzucker. Wo habe ich denn drüber gemacht, den Puderzucker? Ah, jetzt weiß ich es, über einen Kuchen. Wir haben so einen Kuchen, so eine Backmischung gemacht. Und da habe ich dann Puderzucker drüber gemacht. Und da ist die voll drauf abgegangen. Wie jedes Kind. Ich gehe auch immer noch ab. Also Puderzucker kann ich Ruhe essen. Du musst mal einen Löffel Puderzucker essen. Das ist so ein ekliges Gefühl. Nö, das mache ich. Manchmal das klebt ja so am Gaumen dann. Ja, das kann ich heute nicht machen, aber normal mache ich's. Mhm. Deswegen gehe ich auch regelmäßig joggen. Damit ich es mir erlauben kann. So sieht's aus. So, also das ist halt so, ich denke mal, das ist beabsichtigt, dass dieser Puderzucker dann gleich so ein bisschen einzieht, sage ich mal. Ja, ein Simmert. Und dann noch mehr drauf, ja? Ja, dann noch mehr, immer Droppe. Immer Droppe. Und wenn's richtig schön weiß ist, schnell ein Foto machen, dann sieht es nämlich am geilsten aus. Chris, gibt's denn schon einen Termin fürs Sonderheft? Nein, gibt es noch nicht. Mach mal ganz viel drauf und dann mach schnell ein Foto. Willst du eigentlich überhaupt noch ein Sonderheft machen? Selbstverständlich. Und wann? Gibt's noch keinen Termin. Mach du mal bitte ein Foto, ich bin jetzt auch geil drauf. Ja, ich mische noch. Ich bin geil drauf. Ihr mischt es gerade durch. Und dann mache ich es drüber. Zur Winterpause machen wir Sonderheft. So. Hast du denn überhaupt noch Puderzucker in deinem kleinen Teesieb drin? Ja, natürlich, du doofes Schwein. Ja. So, jetzt Foto an. Heute ist halt, also dieses iPad, das hat keine Zukunft. Das ist viel zu langsam. Die sind immer noch nicht da, wa? Ja, weiß ich. Nee, aber diese iPads finde ich auch, ich brauche meins auch nicht mehr. Tablets? Nee, pass mal auf. Das muss ich jetzt mal kurz erzählen, bevor du mir dieses Bild schickst oder während du mir dieses Bild schickst. Tablets sind derselbe unbegreifliche Hype wie damals Digitalkameras. Mhm. Ey, jeder braucht Digitalkameras auf jeden Fall. Jeder hat sich eine Handvoll Digitalkameras gekauft und jeder braucht irgendwie in den letzten Jahren Tablets. Braucht keine alte Mistsau-Tablets. Da guckst du mal ein Video drauf. Ich habe zu Hause, mache ich alles mit dem Tablet. Ja, ich nehme mich nicht. Das sieht doch gut aus. Mal ohne Scheiße. Ja, und jetzt kann ich da einfach ein Stück rausschneiden und futtern, jetzt, oder was? Jetzt schneidest du da mit dem Messer so ein Pizzastück raus und hebst das dann mit so einer Palette raus. Mit einer Palette? Ja, mit so einem Hebeding. Oh, oh. Pizzastück. Au! Jetzt habe ich den Griff angefasst, ich Trottel. Mhm. Das mache ich zum Beispiel immer. Wenn ich irgendwo was aus dem Ofen rausstelle, lasse ich immer das Tuch drüber hängen. Nicht aus Schutzgründen, sondern als Reminder. Ja, also ist Erfahrung, was? Ist Erfahrung. Erfahrung, die habe ich nicht. Jetzt sind Erfahrungswerte, aber hast du bald. Klar, also wenn mir jemand dann auch mal hilft und mit ist dir. Wann geht so diese Ausgabe online? Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin so enttäuscht, weiß nicht, ob ich mir nachher das Leben nehme. Ich habe mir so Mühe gegeben. Ja. Das war nur für meine Tochter. Ja. Und ich erinnere noch an gestern Abend, da hast du dich einfach aus dem Kinderzimmer geschmissen. Stimmt. Ja. Das waren die ersten Anzeichen. Ja, hat sie angekündigt. Wegen den Fischen ist es bestimmt. Die ist bestimmt unzufrieden, wie ich mit Fische umgehe. Ja. So, jetzt ist ein bisschen schwierig, das mit meinem Heber hier rauszuholen, weil mein Heber ist eigentlich kein richtiger Heber. Okay, der Teig, ich habe ihn jetzt schon mal ein bisschen gesehen, der sah jetzt nicht so geil aus. Was? Wie meinst du das? Der sah ein bisschen fest aus. Jetzt pass auf, jetzt probiere ich das. Mit dem Gäbelchen. Mit der Gabel, Gäbelchen da. Schön, das Gäbelchen da. Ach, guck an. Ja. Hm. Schmeckt nicht? Nee, ist nicht so gut geworden. Wie, jetzt echt nicht? Nee, der Teig ist nicht so gut geworden. Wie kann denn das nicht schmecken? Es ist nur Fett und Zucker. Der Teig ist zu fest, warum auch immer. Könnte nur so sagen, der ist zu fest. Vielleicht war es jetzt auch so heiß, jetzt lass mich mal. Unten vor allem ist der Teig so fest, dass du ihn mit der Gabel nicht durchtrennen kannst. Echt? Teig ist zu trocken. Ja. Und nicht ansatzweise so süß wie beim letzten, also wie beim Testen. Das gibt's doch gar nicht. Nicht ansatzweise. Ein Phänomen. Das schmeckt wie ein zu süßer Brotteig. Der Teig war zu dick. Das ist, ja. Der Teig war zu dick. Der ist richtig dick jetzt. Und unten habe ich wie so eine Rinde übrig. Die kann ich überhaupt nicht schneiden. Was? Das gibt's so doch gar nicht. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Also das sieht auch, ich kann die Äpfel oben wegmachen so einfach und dann habe ich da drunter so eine Art Teig. Das gibt's ja nicht. Sieht ja aus, okay, wie so eine Mettwurst oder was. Schmeckt aber gar nicht, oder wie? Ja. Um Gottes Willen, schreibt ihr schon der eine oder andere. Wenn ich, sag ich mal, das sieht aus wie ein nasser Brotteig. So, jetzt könnt ihr noch live dabei sein. Ja, dann machen wir Puderzucker drauf. Ihn wegschmeißt, oder was? Hallo, wo seid ihr denn? Wo warst du denn? Wo ist denn deine Mutter? Was machst du da unten? Ach, du darfst nicht hochkommen. Naja, besteht auch keine Eile. Lasst euch ruhig weiter Zeit. So, ich sag jetzt einfach mal nichts. Aber gibt es... Frag doch mal das Mädchen, was der Grund ist. Wo wart ihr denn? Frag doch mal, wo wart ihr denn? Hallo. Hast du schon gegessen? Hallo, kurze Frage. Jetzt ist Zunder drin. Mit der Uhr kennst du dich aus. Du hättest mir doch schreiben können. Ich koche. Ja. Das Essen ist seit über einer halben Stunde oder seit einer halben Stunde fertig. Wieso rufst du mich nicht an? Ich bin in der Rentensituation. Hast du schon mal gesehen, dass die beim Fußball, dass da zum Beispiel Uli Butowski zu Hause anruft und sagt, es ist ein Tor gefallen oder so? Da ist der Gemüseauflauf, der ist jetzt mittlerweile kalt. Chris? Ja. Und der Kuchen da, der Apfelkuchen, nicht den Teller, wie heißt das, Griff da anfassen, der ist heiß. Warum? Ist doch egal. Mia, hinsetzen. Wo wart ihr denn? Auf dem Spielplatz. Ich hab gedacht, du brauchst bestimmt länger. Hast aber recht, Touché. Ich kenn dich halt. So, hol jetzt einen Puff. Probier das. Sonst hast du immer 3 Stunden gebraucht. Ich hab gesagt 12:30. Ja, essen. So, jetzt essen die zwei. War nur noch im Kinderheim-Museum. So, Melli probiert jetzt. Ich bin Baby, du musst mich rausholen. Mia spielt Baby. Ja, aber... Ich bin echt ein Baby. Und, wie schmeckt's? Sehr lecker. Sehr lecker, sagt die Melli. Das sagt sie doch nur aus... Ja, natürlich. Aus Charme. Oh, jetzt, ja, jetzt kommt meine Mutter, jetzt kommt meine Mutter. Jetzt kommt ja, wir sind ja eh fertig, also... Warte, ich muss kurz die Tür aber dennoch öffnen. Moment. Ja, okay. Ich begebe mich wieder zu meiner Sendesituation, zu meiner eigentlichen. Das ist. Ich verstehe nicht, wie man einen Menschen so hängen lassen kann. Das ist mir ein Rätsel. Ein absolutes Rätsel. So, jetzt müsste man mich wieder doppelt hören. Das hört man nicht doppelt, ja. Tja, jetzt sind wir durch, wa? Ist es so? Ja, Ricky. Hört man mich jetzt wieder einfach? Man hört dich wieder ganz gut, ja. Es ist leider Gottes eine traurige Ausgabe für mich gewesen. Nichtsdestotrotz hat es ja für mich wirklich Spaß gemacht, mit dir wieder zu kochen. Mhm. Hallo. Guck, meine Mutter ist pünktlich da. Meine Mutti ist pünktlich. Ja, hätte ich auch nichts anderes erwartet. Das finde ich hier noch. Also wir hören uns um 18 Uhr. Wir hören uns um 18 Uhr wieder, würde ich sagen. Ja, gut. Tschüss. Vicky, bis dann. Tschüssi, guten Hunger noch. Radio.